Moin Moin und hallo zum nächsten MTV Game One Podcast. Wir sitzen hier wieder mal vertraut in enger gemeinsamer Runde und wollen wieder über Spiele. So, jetzt mal ein bisschen Spiele. Ernsthaft hier. Das ist ein ganz ernstes Thema. Ja, natürlich. Erstmal, ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Hallo. Und ich bin Wolf. Guten Tag. Wofel. Guten Tag. Wofel. Guten Tag, Wolf. Guten Tag, Trant. Rolf Sperr. So, wir haben uns heute hier in der Runde zusammengefunden, weil wir wollen heute reden über... Silent Hill, ne? Über Silent Hill, über den Urvater, nee, eigentlich nicht, aber über eine sehr bekannte und sehr beliebte Spieleserie an Horror, Grafik, sonst was Adventures. Und deshalb haben wir uns heute hier zusammengefunden, nachdem, was ich jetzt nochmal kurz einsprechen will, bevor wir komplett einsteigen, wir schon eben so zwei Experimente in der Form gemacht haben mit Metroid und LucasArts Game, wo wir uns zusammengesetzt haben und in Ruhe nicht nur über ein Spiel geredet haben, sondern über alle Spiele, die quasi aus einer Serie dort entstanden sind. Und zu der Gelegenheit, wie ihr es hier gerade gehört habt, den Trant kennt ihr bereits, habe ich mir hier in der Runde nochmal den lieben Wolf dazu geholt. Juhu! Den Wolf habe ich ja am liebsten. Den Wolf? Ja. Ja. Den mag ich. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass du den Wolf am liebsten hast. Hm. Wer den Wolf nicht kennt, Wolf ist ein verlorenes Schäfchen. Das ja, was wieder zu uns zurück in den Stall gekommen ist. Ich bin auch sehr froh, wieder in eurem Schoß weilen zu dürfen. Ey, hört auf mit den Metaphern jetzt, ey. Das nicht mehr hören. Ja, recht. Ja, ich habe auch jemanden gebraucht, der wieder einfach den Zucker oben auffüllt oder so, ne? Ist lange den Zeit. Den Zucker. Den Zucker oben auffüllt. Knickknack. Und Wolf ist im Speziellen, ähnlich wie es mir geht, ein, glaube ich, sehr besonders großer Fan der Silent Hill-Serie, oder? Bin ich da falsch? Auf jeden Fall. Es gab ja immer diese großen Kriege quasi zwischen den Resident Evil-Spielern und den Silent Hill-Spielern. Und ich war schon immer für Silent Hill. Also seit ich den ersten Teil gezockt habe, zu dem ich eigentlich recht zufällig gekommen bin, kann ich später auch nochmal... Da können wir gleich später darauf einsteigen. Sehr bekloppte Geschichte, warum ich eigentlich mit Silent Hill angefangen habe. Aber seitdem bin ich glühender Verehrer der Silent Hill-Serie. Vor allem Teil 2, auf den wir später bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Vor allem Teil 2. Du hast ja auch im Speziellen, wenn sich die Leute noch dran erinnern, das war damals Folge 24. Ach, das weißt du noch? Das weiß ich noch. Also nicht, dass ich recherchiert habe gestern. Nein, natürlich. Und hast du alles mit im Kopf? Details vollgeschrieben habe. Aber du hast in Folge 24 Silent Hill 2 für die Sendung damals hier ausgegraben. Richtig. In Simons Speicher haben wir das gemacht. In Simons Speicher. Ich kann mich noch entfernt erinnern, dass ihr dort auch ziemlich Probleme mit dem Ton hattet oder so, ne? Ja, es hat echt in der Tat sehr, sehr lange gedauert und es war ein Dreh, der sich bis irgendwie tief in die Nacht reingezogen hatte. Da hatte der Tonmann keinen richtigen Bock mehr und generell waren alle müde und fertig und das hat alles nicht so geklappt, aber am Ende ist es ja trotzdem noch schön geworden. Es hat nur ziemlich lange gedauert. Also ich habe diesen Dreh auch in freudiger Erinnerung. Ja, Silent Hill. Ist auch immer noch eines meiner Lieblingsausgaben, nur ich hasse dich dafür, dass du mir das Thema weggenommen hast. Ja, dafür hast du ungefähr 5 Milliarden andere coole Themen gemacht, du Arsch. Ja, ich weiß. Die ich jetzt auch jedes Thema nimmt man Gregor weg. Was? Ach, das wollte ich machen. Das stimmt. Trant, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ja. Ach, lass mich hier gerade nochmal einhaken. Ja? Ich bin ja auch Experte für Silent Hill, ich habe nämlich keinen Teil gespielt. Und bin jetzt nur Beiwerk. Aber das kann ja auch mal spannend sein. Genau. Ja, Quasi die Perspektive des Unbeteiligten. Genau, das ist auch einer der Gründe, warum ich Trant eben hier nochmal haben wollte. Eben, weil Trant erzählt immer so schön über Spiele, auch wenn er keine Ahnung drüber hat. Und bietet auch nochmal, er schüttelt den Kopf. Aber du bietest dann einfach mal eine Perspektive, weil hier sitzen dir gegenüber zwei absolute Silent Hill Fanboys. Ja. Ne? Die sich fast schon Sachen auf den Körper tätowiert haben. Die ja, was mit fast. Fast. Cool. Nee, stimmt wirklich. Ja. Ja. Dementsprechend. Zeig mal, was hast du denn nochmal drauf? Ich hab, ist jetzt schlecht, ihr müsst wissen, liebe Leute da draußen, das Mikro in der rechten Hand, deswegen kann ich jetzt So eine komische Pyramide war es, glaube ich. Nein, das ist doch, egal. Mit dem Ziegenkopf. Es geht hier nicht um mich. Ist unbedingt, wir haben Wichtigeres zu besprechen. Aber seht ihr hier, Wolf, ein großer Silent Hill Fanboy, ich glaube von mir, wer hier meinen Werdegang auf GameOne.de oder sowas verfolgt hat, ich habe auch ein bisschen was mit Silent Hill gemacht in der letzten Zeit, also fast ausschließlich, ob es jetzt Musikvideos oder Beiträge oder so weiter sind. Und Trant, auch wenn Trant mittlerweile auch zugegeben hat, dass er Angst vor Pac-Man-Geistern hat, ich glaube, für das Thema können wir ihn können wir gleich nochmal aus der Reserve locken, dass du uns mal einen reflektiven Standpunkt wiedergibst, der jetzt nicht so fanboyisch rüberkommt wie bei uns. Ja, also es gibt ja einen Grund. Es gibt ja einen Grund, warum ich den nicht gespielt habe. Und die kann ich ja dann nur einfach mal in den Raum werfen und ihr haut mir dann aufs Maul. Also ihr sagt dann einfach, nee, ist ja gar nicht so. Und vielleicht könnt ihr mich ja dazu bewegen, nochmal ein paar Teile nachzuholen. Aber ich habe meine Gründe, warum ich nie gespielt habe. Hast du aber keinen einzigen Teil gespielt? Nee. Kein? Kann ich jetzt auch gleich mal anfangen? Du hast dich bewusst entschieden, du hast keinen Bock auf Silent Hill. Ich habe Bock auf Setting, auf die Spannung, auf die Atmosphäre, aber da gibt's andere Punkte, die mich immer wieder abgeschreckt haben, warum ich es nicht gespielt habe. Und Ja, wir können ja gleich mit mehr. Wir können gleich mal. Trank mag eher einfach keine guten Spiele. Doch. So sieht das aus. Doch. Leute, jetzt nicht wundern, was ich dann machen werde zwischen den einzelnen Spielen. Wir kommen gleich auf Silent Hill 1 zu sprechen. Ich werde kurz euch dann anteasen, weil ich für den Podcast geplant habe, ziemlich viel mit der Musik von Silent Hill zu machen, weil die Musik ja auch ein sehr spezieller Punkt ist und wir werden vor den Spielen dann jeweils was aus dem Soundtrack hören und wir steigen gleich ein mit Silent Hill 1 und ihr hört jetzt das Theme von Silent Hill. Das war das Intro von Silent Hill 1 und damit geht's auch direkt los mit dem allerersten Silent Hill. Um nochmal kurz die Eckdaten festzumachen, Silent Hill 1 ist ein Horror-Adventure für die PlayStation 1, ist rausgekommen hierzulande im August 99, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt. Als es damals rausgekommen ist, wurde es ja, glaube ich, von vielen angesehen, quasi, das war die Antwort Konamis auf Resident Evil. Sowas in der Art. Ne? Oder sehe ich das falsch? Nö, das stimmt ja schon. Also Resident Evil hat sich ja etabliert und auch zu Recht völlig erfolgreich. Alle sind ja völlig ausgeflippt, als es rauskam. Und wie das halt immer so ist, wenn es einen ganz großen Titel gibt, der gerade megamäßig abgeht, der braucht irgendwann auch so ein gewisses Gegengewicht. Und das war dann Silent Hill. Genau, ne, als Silent Hill rausgekommen ist, war es eben, also zu dem Zeitpunkt war es fast schon noch einer unter vielen, einfach weil im Kielwasser von Resident Evil, weil das eben 96, 97, als es rausgekommen ist, quasi aus dem Stand Horror-Adventures populär gemacht hat. Also Horror-Adventures in der Form, dass du rumläufst, Rätsel lösen kannst und Horde von Untoten und Monstern dabei erledigst und das irgendwie nochmal verpackt wird mit irgendeiner Gruselstory und Zombies und dies und jenem. Das hat Resident Evil angefangen und Silent Hill schien eben wie die Antwort von Konami draus. Hat zwar ein paar Jahre eben später gedauert, bis sie es 99 gemacht haben. Aber was mir eben damals auch schon aufgefallen ist, als ich es damals ausprobiert habe, als Resident Evil Cosplayer damals, muss ich fast schon sagen, weil... Ach, du hast Cosplayer? Ich habe gerade Cosplay verstanden. Ich dachte, du wolltest jetzt von deinen Resident Evil Cosplay Abenteuern erzählen. Ja. Auch ziemlich geil, muss ich sagen. Das könnte der Gregor sein. Soll ich dir meinen Tyrant mal zeigen? Mach das mal, ohne Scheiß. Großartig. Nein, als Cosplayer, weil Resident Evil war mir damals echt zu gruselig, muss ich fast schon sagen. Wirklich? Ja, ich war... Nee, also hast du es irgendwann aufgehört zu spielen? Nee, ich hab's... damals war ich zu schisshasig einfach für sowas, ne? Aber das, jetzt bist du ein knallharter jetzt, Mann. Jetzt bin ich ein knallharter... ja. Nee, aber ich hab's mit den Jahren wieder nachgeholt, aber damals war so für mich... Horrorfilme gucken und sowas ist kein Problem eigentlich, aber sobald du dann die Komponente dann dazu bekommst, dass du sowas in der Hand hast und dann auf einmal selber dort steuern musst und so weiter, das war einfach ein Effekt, der mich von Resident Evil quasi weggetrieben hat, aber Silent Hill war etwas, was ich noch mal ausprobieren wollte und ich habe mir noch viel mehr in die Hosen gemacht. Das sagt der nicht gespielt hat. Der Angst vor den Pac-Man. Doch, Resident Evil habe ich alles gespielt. Ja. Aber Wolf, könntest du mal kurz für uns zusammenfassen, was so das Besondere an Silent Hill war damals? Was hat dich denn, sagen wir, zu Silent Hill zum ersten hingetrieben, nachdem du es gesehen hast? Ja, wie ich es vorhin schon mal kurz angerissen habe, war das eigentlich ein reiner Zufall, dass ich angefangen habe, Silent Hill zu zocken. Denn, jetzt kommt eine kurze, langweilige Anekdote, ich versuche mich sehr knapp zu halten. Meine Freundin damals wollte mir irgendwann mal eine kleine Freude machen und mir ein Spiel mitbringen, so aus der Stadt. Einfach mal, ne, für die PS1 bringt mir ein Spiel mit. Und es war so ein unglaublich schlechter Mittelalter-Flipper. Also Flipper mit so einer Mittelalter-Thematik. Ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß. Er war echt total beschissen. Aber sie hat sich halt so gefreut, weil sie dachte, sie macht mir eine Freude. Und irgendwann habe ich aber ihr doch gesagt, dass ich es nicht so cool finde und es gerne umtauschen würde. Und dann bin ich dann wirklich zum Laden gegangen, habe das Spiel umgetauscht und musste dafür ja irgendwas anderes mitnehmen und dachte, ey, ach hier, Silent Hill, hast du letztes Mal was drüber gelesen? Soll so ein neues Horrorspiel sein, auch ziemlich cool offenbar. Aber ich wusste nicht wirklich, wie geil es jetzt wirklich sein würde. Und hab's quasi so auf gut Glück einfach mal mitgenommen und ja, direkt in der Nacht angefangen zu zocken und war echt natürlich so, also extrem begeistert und geflasht. Also was mich von jeher bei Silent Hill so begeistert hat, ist, also bei Resident Evil erschreckt man sich permanent. Da kommen relativ, also ich sag auch mal, relativ plumpe Schockeffekte gerne so. Das ist ein Spiel, was sich halt immer so adrenalinmäßig ziemlich weit oben hält. Da kriegst du halt permanent irgendwie so ein Angstimpuls. Aber bei Silent Hill, da hast du von vorne bis hinten so ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Also du hast da wirklich Angst. Bei Resident Evil erschreckst du dich, aber bei Silent Hill hast du Angst. Also es ist diese völlig unwirkliche Atmosphäre, auch durch die Story, dass du überhaupt noch nicht weißt am Anfang, worum geht es hier eigentlich, was ist Sinn und Zweck des Ganzen. Du spielst ja diesen relativ normalen Durchschnittstypen, Harry Mason, der jetzt auch anders als bei Resident Evil jetzt kein ausgebildeter Supersoldat ist, der kennt sich nicht mit Waffen aus, der hat keine Kampferfahrung, ist quasi ein Durchschnittstyp. Und das, man fühlt sich die ganze Zeit irgendwie so unangenehm. Also man möchte natürlich irgendwie die Story weiterverfolgen, man will wissen, wie es weitergeht und was der ganze Clou der Sache ist. Aber also bei mir war es so, ich war da hin und her gerissen zwischen, ich höre jetzt echt auf, weil es ist einfach zu gruselig. Und natürlich will ich wissen, wie es weitergeht. Und ich finde, das kann in der Form nur Silent Hill, diese Balance zwischen, boah, Alter, abgefuckt, ich will mir das eigentlich gar nicht länger angucken, aber du willst halt doch wissen, was jetzt als nächstes passiert. Ja, wie haben sie die Atmosphäre erzeugt eigentlich? Also das, wenn du auf den ersten Blick damals Silent Hill gesehen hast, du könntest ja wirklich glauben, das ist jetzt einfach ein weiterer Resident Evil Klon, aber wie Wolf das jetzt eben schon angesprochen hatte, Resident Evil ist dann wirklich mehr dieser straight Horror, ne? Du siehst, was dort ist, du siehst deine Zombies, du siehst deine Monster und es ist eben wirklich ein Zombie-Film, was Silent Hill gemacht hat, ist quasi die zwar auch Filmzitate ohne Ende genommen, aber die haben sich eben nicht auf Romero, auf Zombiefilme spezialisiert, sondern zum Beispiel Filme von David Lynch zitiert oder Bildsprache, also jetzt wird es wieder kulturell hier, also Francis Bacon, wer den Maler kennt, der hatte früher Gemälde gemalt im 20. Jahrhundert, während das Nägel gelebt hat, und die haben wie die Silent Hill-Macher auch zugegeben haben, als Inspiration gedient für dieses abgefuckte Design einfach, wie das Zeug so aussieht. Und Silent Hill hat eben die Stimmung dazu erzeugt. Wolf Meiner, du spielst jetzt in Silent Hill die Geschichte, die Premise, also sozusagen du bist ein normaler Familienvater und bist mit deiner Tochter gerade unterwegs im Auto auf der Autobahn, auf einmal Autounfall, du wachst auf und deine Tochter ist weg. Und natürlich als normaler Familienvater schnell hinterher, um die Tochter zu finden, und dann merkst du, die ist dann gelandet in Silent Hill und verschwunden. Und Silent Hill ist ein verlassenes Städtchen, wo keine Menschenseele eigentlich zu sein scheint, aber der Anschein trügt dann ja auch. Ja, und dieser Unterschied war es eben, du bist eben nicht der ausgebildete Marine, du bist kein Star-Super-Spezialmitglied, das mit Raketenlaunchern umgeht und dicke Zombies dann wegsplattern, sondern du bist einfach ein ganz normaler Familienvater, der in einer ganz beschissenen Situation gelandet ist. Ich kann mir jetzt nicht viel schlimmere Situation als einsamer Familienvater da vorstellen, dass das Kind in der Stadt verschwindet, die irgendwie komisch drauf zu sein scheint. Ja, also ich finde direkt, was die gemacht haben bei Silent Hill, so von der ersten Sekunde an, wenn man das Pad in der Hand hat, so vom Intro schon an, waren die halt sehr darauf bedacht, so eine ganz eigene Atmosphäre zu schaffen, was bei Resident Evil jetzt in der Form nicht unbedingt der Fall war. Also die Stärken bei Resident Evil sind jetzt in meinen Augen einfach andere, aber bei Silent Hill, beim ersten Teil, das machst du an, dann kommt allein schon der Titeltrack, den wir auch gerade gehört haben, das ist kein typischer Horror Spiel-Soundtrack, die man jetzt so zum Beispiel von Resident Evil kennt. Das ist ja alles ein bisschen klassischer. Also die Macher waren darauf bedacht, von vornherein irgendwie, glaube ich, klar zu machen, dass das eine andere Art von Horrorspiel ist. Und im Spiel setze ich das ja auch sofort durch die sehr bizarren Kameraperspektiven teilweise, die jetzt auch sehr ungewöhnlich sind für das Genre. Die Musik, die im ersten Teil ja auch sehr, ja, es war so Industrial Gehämmer und Geschleife, das war ja in dem Sinne, waren es ja keine Lieder, also es war echt unangenehm zu hören. Sorry, da können wir nochmal einhaken. Ich finde, da hat das Spiel auch kleine Wellen geschlagen mit der Kameraperspektive. Das gab es vorher, glaube ich, noch nicht, oder? Ja. Also Resident Evil hat seine starren Kameraperspektiven gehabt, aber dass es jetzt erstmals auch bewegte Kameraperspektiven waren, das hat mich zumindest damals beeindruckt und begeistert und das fand ich auch ziemlich gemacht. Das sind auch darüber hinaus über, sagen wir, die Sachen, die du dann merkst, wenn du das spielst, wie die Stimmung des Jahres und so weiter, das sind die Sachen, die dich, falls du nur Videos gesehen hast oder Screenshots, die dich als erstes quasi reingezogen haben, einfach, dass du eine Grafik hattest, die sich endlich mal mitbewegt hat. Ich meine, jeder kann sich noch erinnern, wenn er anfangs durch diesen engen Gang in der Gasse gegangen ist und die Kamera wie in einem Film schießt auf dich zu, geht overhead und dann verfolgt sie dich von hinten, während du schräg um die Ecke gehst. Ja. Na? Also wenn ich es mir heutzutage angucke, ich habe es auch noch gemacht im Vorbereitung auf dem Podcast nochmal hier, die Grafik ist natürlich ultramäßig gealtert seitdem. Ja, das und kann man das sich eigentlich nicht mehr anschauen. Die war damals auch schon scheiße. Die war damals da komme ich nämlich jetzt, also nee, ich will euch jetzt nicht unterbrechen, bitte. Das wäre mein erster Punkt gewesen, warum ich das damals nicht angefasst habe. Also einerseits, weil es echt grob schlechtig, pixelig bis dort hinaus war, auch im Vergleich zu anderen zeitgemäßen PS1-Spielen und halt auch der fette Nebel. Okay, jetzt habe ich schon ein neues Thema angeschnitten, war ja auch ein Stilelement, aber ich fand es echt hässlich damals und das war auch für mich ein Grund, warum ich es nicht wirklich zocken wollte. Ich meine, das stimmt ehrlich schon, das war auch damals, das sah nicht geil aus, muss man mal sagen. Es sah nicht wirklich geil aus. Und auch wenn der Nebel halt ein Stilmittel war, aber irgendwie jedem war klar, dass der Nebel auch viel von der Grafik einfach verdecken soll. Das ist schon klar. Du hast schon wirklich das Gefühl gehabt, dass da die technische Limitation, wenn die ein Spiel in Echtzeit machen wollen, dass es eben dadurch, dass du einfach Nebel haben musst, weil du einfach die Grafik nicht so weit zeichnen kannst, dass es dann zur Tugend gemacht wurde und dass in die Story danach verbaut wurde. No? Ja klar, natürlich. Also so gesehen war das natürlich clever. Aber also ich meine, das mit der Grafik, das stimmt schon. Und gerade heutzutage, wie du schon gesagt hast, das ist echt nicht sonderlich gut gealtert. Also wenn man es heute nochmal reinschmeißt, das ist echt, das blutet einem die Augen. Das ist schon echt hässlich und blockig und pixelig und das ist nicht schön. Aber ich weiß nicht, so bei gerade was Horrorspiele angeht, ist jetzt wieder so ein Klischeesatz, aber da ist die Atmosphäre und die Stimmung und die Story ist mir echt wichtiger als die Grafik. Also der ganze Horror von Silent Hill, der kam ja auch so rüber. Also ich hatte zum Beispiel beim Zocken jetzt nie das Gefühl, oh Gott, wenn die Grafik besser wäre, dann hätte jetzt dieser oder jener Schockeffekt noch besser gesessen oder ich hätte da irgendwas vermisst technisch. Im Gegenteil, also ich fand das schon, gerade diese Sache mit der Kamera, ganz am Anfang, wo du da am Anfang noch völlig verwirrt da durch die Stadt stolperst und überhaupt nicht weißt, was jetzt hier abgeht und checkst gar nichts. Und dann siehst du diesen Rollstuhl, mit dem sich drehenden Rad. Genau. Alter, ich stand da wirklich minutenlang davor, ich habe mich nicht getraut weiterzugehen. Ich fand das so schrecklich, dieser scheiß Rollstuhl mit dem Rad und es quietscht und es hört nicht auf sich zu drehen und du weißt nicht, was da passiert ist. Genau. Aber du weißt, du musst da jetzt durch diese enge Scheißgasse. Und selbst einfach solche kleinen Geschichten wie dieser Rollstuhl, ich kann mich auch genau erinnern, einfach die Stadt, in die du damals reingekommen bist, ne, wenn du von den Resident Evil dort gewohnt bist oder einem ähnlichen Spiel, du hast eine Location, da ist hinten eine verschlossene Tür, aber du kannst durch die andere durch und so weiter, wo das schon ziemlich einigermaßen fest reglementiert ist, wie das Spiel ablaufen kann. Wenn du das erste Mal in Silent Hill landest, du kannst natürlich direkt folgen dem Kind, was dort wegläuft und das führt dich eben in den ersten Minuten durch ein paar gewisse Locations, aber die Stadt ist relativ offen. Du konntest in manche Gebäude reingehen, die einfach gar nichts mit der Story zu tun haben. Das war eine Sache, ich habe es das erste Mal reingelegt, das war irgendwann um 1 Uhr nachts, was natürlich dann auch den Effekt bestärkt hat und wie man es von Spielen gewohnt ist, du suchst natürlich alles erstmal automatisch ab. Oh, da ist die Tür offen, da kann ich mal reingehen und obwohl da nichts passiert ist, ich bin in ein Haus reingegangen und da war eben das untere Stockwerk, Wohnzimmer, oben Schlafzimmer und so weiter, da war nichts. es war dunkel, es war niemand da, aber ich habe mir fast so extrem in die Hose gemacht, einfach weil es total ungewohnt ist, ne? Einfach durch so ein kleines, einfaches Mittel da ein bisschen mehr Offenheit reinzubringen, einfach diese Unsicherheit, ne? Du hast eben nicht mehr diese, ja, ich glaube auf Englisch, gut Englisch nennt man es Monster Closets, ne? Wo du schon siehst, okay, da springen jetzt gleich die Hunde raus, ja, oder genau. Da passiert jetzt das hier. Das war einfach so weit gefächert, dass du viel mehr an Location hattest, dass du einfach mit deinen Erwartungen wurde gespielt und auch selbst wenn sie nicht erfüllt wurden, die Stimmung war da. Ich fand also gerade diese Sachen mit verschlossenen Türen und offenen Räumen, in denen vielleicht gar nichts drin ist, das ist ja auch so ein Punkt, viele Kritiker bemäkeln ja immer wieder, dass man 2/3 aller Türen, die man in den ganzen Silent Hill Spielen findet, dass man die nicht aufmachen kann. Also das wäre irgendwie, ja, wär überflüssig und nutzlos. Aber, also ich meine, da ist schon was dran, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, bei mir ist es so, wenn ich Silent Hill spiele, ich freue mich eigentlich um jede Tür, die nicht aufgeht und wo ich da nicht reingehen muss. Also jedes Mal, wenn eine neue Tür aufgeht oder ich einen Schlüssel bekommen habe, freue ich mich zwar, weil es jetzt weitergeht, aber auf der anderen Seite denke ich, ey, scheiße, wer weiß, was jetzt hinter diesem Raum ist, vielleicht will ich das gar nicht sehen, das wird ja alles noch viel, viel schlimmer. Ich freue mich immer, wenn die Türen zubleiben. Das wäre dann bei mir der zweite Punkt gewesen, warum ich die Serie nie angefasst habe, weil ich von Leuten gehört habe, die haben den zweiten gespielt und da wäre das, also vom zweiten Teil, da wäre das echt ein krasses Problem. Alter, da muss sich jemand schlagen, also jetzt, aber da komme ich später. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Aber sagt noch mal ein paar mehr von euren Magic Moments. Also ich habe da immer viel coole Stories gehört oder innovative Schockmomente, also wo ich auch Bock drauf gehabt hätte. Ich würde jetzt sagen, wir gehen nicht ins Detail, wie die Story dort abgelaufen ist, weil natürlich ist es mittlerweile schon ein 10 Jahre altes Spiel. Es wird demnächst auch nochmal Remakes für die Wii, da kommen wir später drauf zu sprechen. Ich bin sehr gespannt darauf. Aber das sind speziell Plotpunkte. Ich würde sagen, wenn wir zum Zweier kommen, da würde ich auch nochmal dann speziell ansprechen, wenn wir ins Spoiler-Territorium jetzt reingehen für die Leute, die sich dann nicht was verraten lassen aber wollen. Aber wie war denn das mit dem Weltenwechsel? Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also einer dieser Magic Moments, der irgendwie auch bis heute nachwirkt und für mich so Silent Hill definiert. Also du kommst ja am Anfang in diese Stadt, suchst deine Tochter, die ist verschwunden, du weißt überhaupt nicht, was Sache ist. Und es ist halt neblig, es ist alles ruhig, du bist völlig allein auf der Straße, so abgesehen von so ein paar Monstern. Es fängt auch noch an zu schneien, was auch schon sehr... Das ist so ein kleines Stilmittel, aber dass es im ganzen Spiel irgendwie immer schneit, das verursacht so ein Gefühl der Einsamkeit, finde ich, der Isolation. Also auch wenn du im Spiel dann irgendwie durch so ein Haus rennst und du guckst raus aus dem Fenster und draußen schneit es, da fallen so lautlos diese Flocken vom Himmel. Das ist ein ganz seltsames Gefühl. Du bist irgendwie echt ganz allein in so einer... Es könnte eigentlich eine schöne Welt sein. Es schneit draußen und es ist alles ruhig, aber du weißt, dass sich da wie völlig abgefahrene Dinge wahrscheinlich hinter der nächsten Tür verbergen. Und auf jeden Fall, also nach den ersten paar Minuten, in denen ich durch die Stadt da gelaufen bin, da fand ich schon echt unheimlich, weil da auch die ersten Monster kamen, die haben einen attackiert und du hast gemerkt, okay, das ist hier, ich kann nicht frei rumlaufen, hier ist ganz abgefahrene Sachen passieren hier. Und das fand ich schon wirklich, wirklich schlimm. Also das fand ich echt sehr unangenehm. Aber dann, nachdem sich das erste Mal dieser Weltenwechsel vollzogen hat, also nachdem Silent Hill quasi zu dieser Albtraumversion wird, überall Rost, überall Blut, Ketten, Leichen, das war noch viel, viel, viel schlimmer. Also da habe ich mich danach zurückgesehnt, endlich wieder in den Nebel zu kommen und in den Schnee. Das fand ich vorher schon schlimm, aber nachdem ich gesehen habe, wie Silent Hill wirklich sein kann, wenn es sich verwandelt, da dachte ich, ey, bitte, bitte, alles ist besser als dieser Rost und das Blut und diese Kreischgeräusche über und das Metallhämmern, ey, komm, gib mir den Nebel zurück. Das war gar nicht so. Ist das denn die Hölle? Also, ja, das ist schon Silent Hill ist ja sehr offen für Interpretation. Genau, das ist auch eine der schönen Sachen, die an Silent Hill sind. Aber wie du es eben gerade angesprochen hast, eines der größten Features eben von Silent Hill, vor allem, weil es auch so unerwartet damals kam, ist eben dieser Weltenwechsel. Also man kann sich eben vorstellen, dass bei Silent Hill, das Städtchen Silent Hill ist ein amerikanisches Städtchen, was irgendwie vor vielen Jahren verlassen wurde, wenn du da normal reingehst und so weiter. Aber in Silent Hill, es existiert quasi zweimal eigentlich. Es existiert eine Parallelwelt, die eigentlich genauso aufgebaut ist von den Räumen, von den Strukturen, ähnlich wie du es kennst, aber auf einmal anstatt Wänden hast du dort verrostete Gitter und alles ist voller Monster und so weiter, als ob man in eine Parallel-Höllendimension dann dort absteigt. Und was das Spiel eben macht, genau den gleichen Effekt hatte ich dort eben auch. Du hast dich unwohl gefühlt in der normalen Stadt, aber als es dann auf einmal richtig losgeht und du in der Höllenversion von dem Ding ist, ne, dann ist auf einmal das Gruselige, was vorher gruselig war, wieder der Schutzort, zu dem man wieder zurückkommen kann. Wie ein Ausflug an einem Sonntag. Also diese Schule, ich war so froh, als ich das erste Mal aus der Schule wieder raus war. Die Schule, auch alles ist dunkel, alles ist rostig, du gehst an den Gängen entlang und da hängen irgendwie so Leichen in Metallkäfigen, so mit Stacheldraht aneinander gebunden, riesige Ventilatoren drehen sich, wo vorher keine waren. Das war so abgefuckt und so unangenehm, ich wollte unbedingt raus. Eben, also was Silent Hill eben gemacht hat, die haben sich ja vom Film inspirieren lassen, aber Silent Hill, seitdem es gekommen ist, so ungefähr würde ich sagen 90-95% aller Horror-Adventures, wenn du irgendwo in dem Spiel einen großen Ventilator siehst, durch den Licht scheint und dann geht irgendwo der Schatten irgendwo hinten auf, das ist alles Bildsprache, die von Silent Hill inspiriert ist. Auf jeden Fall, das war schon sehr stilbildend, ja. Na, und wo du die Schule angesprochen hast, auch unglaublich, ne? Wenn du in der Schule dort unterwegs bist, gehst du an dem Schrank, glaube ich, vorbei und da klingelt das Telefon. Ja. Nee, du hast ja, das weiß ich noch, habe ich mir erzählen lassen, du benutzt, glaube ich, das Telefon und es geht nicht, kann das sein? Also das Telefon geht nicht, du gehst raus, es klingelt und ich glaube auf einmal ist deine Tochter dran. Ja, kurz, so, ne? War es nicht irgendwie? Aber das ist doch eigentlich der Schockmoment, weißt du, dass du denkst, das Telefon geht nicht und vergisst es quasi schon, dann fängst du an zu klingeln. Ja. War das nicht und so? Ja, überhaupt diese Sache, das hat ja irgendwie in der Form auch Silent Hill eingeführt, dass es quasi permanent Schockeffekte gibt oder zumindest so Gruseleffekte, die jetzt aber mit der eigentlichen Story nicht viel zu tun haben. Also man geht irgendwie in einen Raum, untersucht alles und eigentlich hat man auch alles erledigt, will wieder rausgehen und auf einmal hört man von irgendwo einen Schrei oder so oder irgendwas fällt um. Das ist einfach nur ein Gag, der reizt so die Nerven, aber das finde ich, das macht das auch so unberechenbar. Also das ist so eine Geschichte eben bei Resident Evil, da hattest du deine Momente wie der Hund springt durchs Fenster und erschreckt dich. Der Klassiker. Aber das sind diese wirklich on the nose, diese direkten Schreckeffekte, wenn du heute einen Horrorfilm guckst, das sind dann die Szenen, wo die Musik einmal hochreißt ne, und dann schneller Schnitt ist und irgendwie das Licht blitzt und du dich deswegen erschrickst, aber nicht, weil die Szene wirklich gruselig ist. Ja, genau. Und Silent Hill hat das quasi eben so aufgebaut, dieser tiefere, dieser psychologische Horror, also wenn ihr wirklich mal David Lynch-Filme oder Jacob's Ladder, was auch ein unglaublicher, verstörender, schlimmer Film an sich ist, der von dem Silent Hill sich aber so sehr bedient hat. Aber deutlichst, also in späteren Spielen sogar noch viel extremer. Genau. Um später darauf nochmal anzusprechen, aber es ist einfach ein anderes Erlebnis gewesen. Ne? Inhaltlich hat Silent Hill natürlich, in der Grundstruktur hast du diese typische Resident Evil Mechanik dann gehabt, du hattest zwar das andere Setting, du hattest diesen Weltenwechsel, der dort ist, aber im Endeffekt wie bei Resident Evil, da sind so kleine Rätsel, die du bekommst, du hast Schlüssel, mit denen du bestimmte Türen aufmachen musst, du musst irgendwelche Items kombinieren, die du findest, nur es ist eben alles getragen von dieser verstörenden Okkultismus Höllen, Dimensionen, sonst was Story, die einfach das nochmal auf den anderen Level gebracht hat. Genau, also ich fand das schon damals sehr, sehr kunstvoll. Auf der einen Seite genau dieses verstörende, abgefuckte, diese Höllenversion mit verdrehten Monstern, die man kaum erkennen kann, weil die irgendwie so seltsam aussehen und so bizarr. Aber gleichzeitig hat das ganze Spiel, die ganze Serie auch eine sehr, sehr melancholische, traurige Stimmung. Also es ist jetzt nicht so ein, wie du schon gesagt hast, es ist jetzt nicht so ein reines Horrorspiel, was nur darauf aus ist, dir so viel Angst wie möglich zu machen mit den plumpsten Effekten, Hauptsache du kriegst mal kurz Panik, sondern es versucht ja irgendwie auch eine gewisse Stimmung zu transportieren und auch eine Geschichte zu erzählen. Das ist wirklich, du wirst so durchgetragen und da ist, der Horror ist natürlich extrem wichtig bei Silent Hill, aber es ist eben nicht alles. Genau, ne? Also je nachdem, wie du es dann empfunden hast, das Spiel. Also es hat natürlich, ich glaube, Resident Evil macht es ja weniger, dass es verschiedene Enden gibt, die man erreichen kann. Aber Silent Hill hatte eben durch die Natur, wie die Story aufgebaut hat, dir die Möglichkeit gegeben, 4, 5 verschiedene Abspänne dort quasi zu erreichen, die teilweise auch extrem unterschiedlich waren, einfach wie die Story sich dort erübrigt hat. Das wäre ein kleiner Punkt, den ich nochmal erwähnen würde, obwohl Silent Hill eigentlich mehr die ernsthaftere Nummer ist und die stimmungsvolle Nummer, gibt es ja in fast jedem Spiel das UFO-Ending. Das gute UFO-Ending. Das gute UFO, wo du, was eigentlich auch, als ich es das erste Mal gesehen habe, total absurd ist, du musst wirklich schwierige Bedingungen erfüllen, damit du es erreichst und irgendwelche Items dort benutzen und irgendwo was wegnehmen, was du dann vorher bedacht hast. Aber dann wird der Hauptdarsteller einfach mal von Aliens entführt. Mit so einer wieso, ganz das schlechten... Das soll so ein Spaß-Ending sein. Ja, ja, ja, ja. Mit so einer ganz schlechten 50s-Look und Grusel... Und so miedige Klimper als Ed Wood Musik ja. Und irgendwie solches Gedöns. Und das sind so... Also man hat da schon gemerkt, obwohl die Leute, die es gemacht haben, sich dran gesetzt haben, wirklich ein ernsthaftes, ein schönes Spiel auch zu machen, die sich einfach nicht wirklich immer zu ernst nehmen. Ne? Die können auch noch Spaß ein bisschen damit haben. Das hat mir nochmal gefallen, dass es eben nicht hier die... Oh, guck mal, wir sind die Geilsten, wir machen die geilsten Spiele-Leute dran, sondern dass die auch wissen... weil man Spaß haben kann. Da merkte man, dass das typisch japanisch durchgeknallte. Das kam dann doch noch irgendwie raus. Ja, ohnehin, das mit den verschiedenen Enden, das fand ich auch ein sehr spannendes System, dass deine Aktion im Spiel dann das Ende, was du zu Gesicht kriegen wirst, dann quasi erst ermöglichen oder bedingen, welches Ende du sehen wirst. Das finde ich auch, also das hat mir schon immer viel mehr gefallen. Das fand ich viel kunstvoller und natürlicher, organischer, als wenn es irgendwie fixe Punkte im Spiel gäbe, im Auswahlscreen. Jetzt musst du dich entscheiden, irgendwie mach dieses oder mach jenes. Das wär sehr plump. Und bei Silent Hill, das war alles, also dir war gar nicht so klar, dass du gerade Aktion vollbringst und Dinge tust, die später dann den Ausgang der Geschichte beeinflussen. Also das fand ich auch geil. Wie Silent Hill eben ist, es ist ja nicht nur, also so wie Silent Hill funktioniert, es ist ein bisschen wie so ein Test des Charakters. Ne? Wie würdest du eine gewisse Situation lösen? Wie würdest du das angehen? Hast du mit der Person gesprochen? Hast du der vielleicht vorher ausgeholfen? Hast du dich so und so verhalten an dem Punkt? Das sind natürlich, wenn man rein auf ich möchte jetzt dieses Ende sehen und so durchspielen, das Spiel, da sind natürlich dann Bedingungen, wo man sich vordenkt, wie soll ich denn da drauf kommen? Aber im Endeffekt ist das Spiel eben so aufgebaut, dass es auf dich als Spieler reagiert und dir dann quasi das erlebt, was du als Spielertyp dort erreichst. Ne? Wenn du dich immer versteckst vor allen Sachen, dann kriegst du eben das eine Ende, aber wenn du immer allen Leuten hilfst, dann kriegst du vielleicht das Ende. Aber also ich kann schon verstehen, das war ja auch so ein Punkt von vielen Kritikern, das ist, also so gesehen ist es natürlich auch nicht ganz fair, wenn man das nicht weiß, an welchen Punkten man sich jetzt so und so entscheiden muss, um dieses und jenes Ende zu erreichen. Also das sind so Dinge, die muss man fast irgendwo nachlesen oder von irgendwem hören, weil man da so beim Spielen, man hat ja auch anderes im Kopf, als sich permanent zu überlegen, okay, könnte das jetzt ein wichtiger Moment sein? Das will genau, man ja auch genau, nicht. No? Von daher, also ich kann schon verstehen, wenn manche Leute sich da so ein bisschen irgendwie verarscht fühlen, weil sie denken, ey, Mann, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich aber da und da anders entschieden. Aber genau. Ich meine, also das ist eine andere Gamer-Kultur dann teilweise schon. Ich kenne auch genug Leute, die sich gleich den Guide mit dazu kaufen für ein neues Spiel und das komplett nach Komplettlösung dann machen, weil es eben die Natur ist, weil sie in möglichst wenig Zeit möglichst viel sehen wollen vom Spiel, damit sie nicht so viel... Solche Leute finde ich ja furchtbar. Wie kann man... Aber gut, ich will hier keinen... Trans? No? Ja, was Trans? Was hab ich denn damit zu tun? Ich weiß noch nicht. Nie einen Guide gekauft. Ja, jetzt sagst du das. Aber ja? Man muss auch sagen, so im Rückblick, also es gab auch wirklich ein paar Punkte bei Silent Hill 1, die sind echt nicht so geil. Zum Beispiel, also was mir damals schon tierisch auf die Nerven ging, diese unglaublich schlechte Sprachausgabe. Also die war nicht qualitativ schlecht, aber von der Betonung her, das war alles, also das war schon sehr cheesy teilweise. Also das war so powerful. No, Mommy! Boah, ey, das dumme Kind. Das war schon, also das war wahrscheinlich einfach durch das Budget, was dort für die Sprachausgabe investiert wurde. Ich meine, bei Resident Evil, da hat's gepasst, ne? Oh, I hope this is not Chris's blood. Watch out, Jill. He's insane. It's a monster. Unglaublich, ja. Ja, also da hat's also das war so ein Punkt, das hätte man irgendwie schon geiler machen können, aber das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Aber man merkt zum Beispiel auch, bei Silent Hill 1, ich meine, da war den Machern ja bestimmt auch noch nicht in der Form klar, dass das mal so ein großer Erfolg werden würde. Von daher kann man schon verstehen, dass der erste Teil dann auch so ein paar Kinderkrankheiten hatte. Der erste Teil, um da gleich nochmal die Überleitung zu schauen, ich will noch einen Punkt gleich kurz anbringen, bevor wir zum zweiten Teil kommen. Aha, mein Lieblingsteil. Ja, Punkt Nummer 10 auf der Agenda. Aber du hast es kurz angesprochen, die Musik in Silent Hill. Großartig. Die Musik, die da drin ist, die ist eben nicht kein typischer Score von dem Spiel. Ne? Du hast keine peppige Videospielmusik, sondern es ist mehr so ein Ambient, so ein Industrial Sound, so ein entferntes Hämmern auf Stahlrohren. Und das war etwas, was perfekt zu der Stimmung dort gepasst hat, ne? Das eben so wenig durch Melodie getragen wurde. Das war eben ein einzigartiges Ding, was oft dann auch später wieder kopiert wurde. Der Mann, der quasi dahinter stand und seitdem auch für Silent Hill immer weiter komponiert hat, ist Akira Yamaoka. Yay! Guter Mann! Ich bin Akira Yamaoka, Präsident der iFuturist-Partei. Komm ich später und die werde ich auch wählen. Ja, natürlich. Und Aber Akira Yamaoka ist der Sounddesigner und der Komponist der Silent Hill Serie und hat eben einen anderen Ansatz gefunden, das zu machen, inklusive dem, was wir schon vorhin gehört haben, diesem coolen Intro-Theme mit der Gitarre, die ganz schnell gespielt, was einfach eine ganz andere Stimmung mit reingebracht hat. Und eben wer Silent Hill bisher bei Game One und auf der Website verfolgt hat, ich packe irgendwas von Akira Yamaoka quasi alle Wochen mal rein, ob es jetzt ein Musikvideo ist oder irgendwas im Schnitt und so weiter und so fort. Zu Recht. Und Akira Yamaoka spielt dann in den nächsten Spielen vor allem auch eine wichtige Rolle, weil er dort später auch der Produzent der Serie geworden ist. Aber ich wollte ihn jetzt nochmal speziell dafür ansprechen, weil bei Teil 2 wird es dann noch heftiger werden. Und noch viel krasser. Bevor wir jetzt zu Teil 2 rübergehen, hören wir jetzt das Intro-Theme von Silent Hill 2. Das ist Theme of Lara. Okay, jetzt sind wir wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Wolf hat gerade ganz... ich habe eine Sache vergessen. Bitte sehr. Ja, ich werde mir das nie verzeihen, wenn ich das nicht nochmal kurz anspreche, weil du auch vorhin, Trant, nach den Magic Moments gefragt hast. Die Szene bei Silent Hill 1 mit Lisa Garland, der Krankenschwester. Also jeder, der die Szene gesehen hat, weiß sofort, was ich meine. Und wenn nicht, müssen wir mal ganz kurz anreißen. Also man trifft im Spiel eine etwas verängstigte Krankenschwester, die genauso wenig weiß wie der Spieler, was ja eigentlich los ist. Also die versteckt sich, glaube ich, beim ersten Mal, wenn man sie trifft, unter den Tisch und hat wahnsinnige Angst und hier, rett mich, was ist hier los? Später trifft man die allerdings wieder und dann kommt es zu einem wirklich, wirklich, wirklich schlimmen Moment in der Videospielgeschichte. Ich möchte es nicht verraten, weil vielleicht hat der eine oder andere es noch nicht gespielt und hat jetzt durch diesen Podcast Bock drauf, das nochmal reinzumachen. Deswegen will ich es nicht verraten. Aber wer das gespielt hat, weiß sofort, später die zweite große Szene von und mit Lisa Garland ist wirklich, das fand ich so schlimm. Das war einer der krassesten Momente in meiner Videospielkarriere. Das fand ich so grauenvoll. Du redest vom ersten Teil? Ich rede vom ersten Teil, ja. Ja, den zocke ich heute bestimmt nicht mehr. Ja, du ja, vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es den anderen noch draußen. Ich würde gerne mal ein Remake von. Aber der nicht so ein Grafikfetischist. Aber es kommt ja das Remake Ende des Jahres. Aber das ist eben. Ja so irgendwie nicht so ganz. Doch, irgendwie schon, aber das ist eh was für einen späteren Teil des Podcasts über das Remake dort zu fabulieren und schnabulieren hier. Genau. Und das wollte ich nochmal kurz ansprechen. Ja. Super Szene und allein dafür ist die Serie schon jeden Cent wert, den die Macher damit einnehmen. Also wegen mir kannst du spoilern, was passiert denn dann? Ich will das nicht spoilern. Aber es ist wirklich schlimm. Also das ist, ich sag mal, um das kurz anzureißen, um nicht zu viel zu verraten, in anderen Spielen passiert der Charakteren vielleicht auch mal was Schlechtes, was Schlimmes. Das war jetzt aber gut. Aber das ist zum Beispiel, es soll ja nicht immer nur um Resident Evil und Silent Hill gehen, aber zum Beispiel bei Resident Evil, wenn da einem Charakter etwas Böses widerfährt, dann ist es halt auf diese typische... Ein Asmaul-Wert, genau. Hätte ich jetzt auch gern. Nee, das ist halt auf diese typische, recht direkte Resident Evil Art, so, da stirbt jetzt jemand krass, zum Beispiel. Also, aber bei Silent Hill, das ist wirklich, es kommt schockierend, es kommt völlig überraschend, es ist extrem traurig, es ist wirklich traurig. Und also mir pochte danach echt das Herz. Ich fand das so schlimm. Also ich würde es gerne sagen, aber ich mach's nicht. Nee, mach es nicht. Also nein, natürlich nicht. Du musst es zocken, verdammt nochmal. Ja, du zockst doch jeden Scheiß. Ja. Aber doch nicht mehr auf PS1, Mann. Hast du jetzt mal abgesehen von der Grafik, also du, dadurch, wie enthusiastisch wir jetzt über das Spiel gesprochen haben, hast du jetzt ein bisschen Bock drauf? Ich habe schon vorher Bock gehabt. Ohne Scheiß, ich fand das Spiel nie schlecht, ich fand die ganze Serie nie schlecht, aber es ist halt, es gab immer was, wo ich gedacht habe, nee, viel haben auch Tests kaputt gemacht. Wir haben ja damals natürlich alle Zeitschriften gelesen und jeder hatte daran irgendwas auszusetzen, außer die größten Fanboys, und ich glaube, der erste Teil hat in einschlägigen Magazinen nur so 70er bekommen. Der 70er ist für mich bis 80er, glaube ich, ja. Ja. Das ist für also mich weit unter Resident Evil. Und dann halt beim Zweier, zu dem wir vielleicht jetzt kommen, dann machst du die Türen. Ja. Da möchte ich mal ganz kurz einwerfen, dass ich Prozentwertung bei Videospielen für die Geißel des Universums halte. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, also ich siehst du dran, diese blöde 70% hat dir ein cooles Spielerlebnis weggenommen, nur weil irgendwo 70% stand. Und jetzt tut's dir nämlich leid. Haha. Das war ja nicht nur die Wertung. Genau, jetzt bist du zu alt und verknöchert ums. Ja. Aber nochmal, ich habe in den letzten Jahren öfters mal PS1 Spiele gespielt, auch 3D Sachen, die Nerd. Ja, danke. Ich hab auch Arbeit zu tun vielleicht. Ach so, richtig. Ja, ne? Genau, das machen wir hier, Arbeit. Genau. So sieht das aus. Aber es ist natürlich die Grenze in die Grafik mal wieder reinzukommen. Das war bei Silent Hill damals schon schwer. Wenn du einmal drüber hinweg ist und dich dran gewöhnt, das ist ja essentiell DS-Grafik, was du dann jetzt dort siehst. Ne? Und wenn du DS könnte ich nochmal spielen. Zum Beispiel, vielleicht kommt das ja nochmal auf den DS. Was ich viel schlimmer finde, ist mit der Steuerung, ganz ehrlich gesagt. Ne? Das ist stimmt, das ist in der Tat noch so ein Punkt. Also ich hab, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, auf die Packung nochmal geguckt von Silent Hill 1, und es hat Analog und Steuerung und Vibration. Also du wirst es gut spielen können immer noch. Ne? Besser als mit dem Digitalsteuerkreuz durch eine 3D-Welt zu drehen und dass ihr dabei abbricht. Das finde ich immer total schlimm, aber man könnte es eventuell noch spielen. Aber egal, jetzt erstmal genug. Wir waren ja schon fast bei Teil 2. Wir waren schon fast bei Teil 2 und finde auch ein bisschen schade, dass jetzt schon der Höhepunkt des Podcasts kommt. Eigentlich schon, ne? Danach können wir aufhören. Danach könnten wir eigentlich aufhören, aber da kam noch mehr. Das beschreibt auch die Geschichte von Silent Hill ganz gut. Ja, allerdings. Ja. Aber Silent Hill 2, kurz auch nochmal hier die Eckdaten zu liefern. Es kam hierzulande raus im November 2001 für die PS2. Es folgte kurz später nochmal eine Version für die Xbox One und für den PC. Und Silent Hill 2, um es kurz mal zu erinnern, es hat auf mich damals so gewirkt wie: Okay, wir haben kapiert, was den Leuten an Silent Hill so gefallen hat. Lass uns das jetzt nochmal richtig machen. Na, alles, was an Silent Hill 1 funktioniert hat, jetzt ohne nicht direkt was über Story und so weiter zu verraten, potenziert mit dem Faktor 10 mindestens und hat auch, finde ich, so gut funktioniert, dass es für mich immer noch eins der besten Spiele aller Zeiten ist. Ist das so? Ist so. Ich hab's letzten Monat nochmal durchgespielt. Echt? Bitte, Wolf, bitte. Ja, du kannst es genauso gut. Da hat mein guter Freund Gregson echt in der Tat mal recht. Das ist einfach von vorne bis hin immer noch geil. Also das stimmt auch einfach. Besser als der erste? Ja, wirklich. Es ist echt viel besser. Ich meine, grafisch natürlich ist klar, ne? Hat sich grafisch eindeutig verbessert. Der Soundtrack ist super geil, immer noch spitzenmäßiger Soundtrack. Oh, wir haben ja gerade das Theme of Laura. Theme of Laura haben wir gerade gehört und noch mehr Zeug, also Promise, Overdose Illusion, unglaubliches Zeug. Spitzenmäßige Musik und natürlich auch die Story. Also für den Teil hat man echt gemerkt, da haben die sich hingesetzt und haben wirklich mal eine ordentliche, echt geile, filmreife, tiefe Story zu Papier gebracht und allein die das, auch so umgesetzt. Alleine das Setup, das hast du auch in deinem Ausgaben, was ich mir vorhin angeguckt habe, nochmal eben so auch schön zusammengefasst. Wie geil kann eben ein Spiel sein, das damit anfängt, dass du einen Brief von deiner toten Frau bekommst und die sagt, komm mal vorbei. Ja, genau. No? Weißt du, bei Resident Evil sind Virus ist ausgebrochen. Ja, naja, okay. Ja, Wissenschaftler. Oder bei Mario, wo die Prinzessin entführt. Mario würde ich jetzt auch nicht als Paradebeispiel für eine geile Story nehmen. Wenn dir die Prinzessin den Brief schicken würde und sie wäre, ich sag nichts. Tot. Sag ruhig das böse Wort. Wenn sie Bowser tot genagelt hätte und die dann. Ja, ich soll jetzt auch wieder nicht. Oh Gott, ey, jetzt haben wir alle. Weiter. Alle noch viel schlimmere Bilder im Kopf als durch Silent Hill, in der Tat. Ja, ich bin Akira Yamaoka. Silent Hill 2, das ist einfach. Also mich hat wirklich am meisten diese Story begeistert. Ich kannte das bis Silent Hill 2 nicht, dass ich mich, also ganz ernsthaft, echt nach dem Spielen gefragt habe, was da eigentlich passiert ist, worum es in der Tat wirklich ging. und in welcher Art und Weise ich auch manipuliert wurde durch die Geschichte. Mhm. Also da fängt's ja auch so an, dass der Charakter James Sunderland, wie du gerade gesagt hast, kriegt einen Brief von seiner toten Frau. Die ist seit, glaube ich, 3 Jahren tot. Seit 3 Jahren Spiel. Verstorben. Genau, aber schreibt ihm halt einen Brief von wegen hier, du wolltest mich doch immer nach Silent Hill mal mitnehmen, triff mich doch an unserem besonderen Ort. Und natürlich ist der Charakter James Sunderland genauso buff wie der Spieler und weiß halt überhaupt nicht, ist es jetzt ein schlechter Scherz oder was, ist sie vielleicht doch nicht tot, versteckt die sich irgendwo? Und dann begibt sich der Charakter eben auf die Reise nach Silent Hill, um nach seiner toten offenbar Frau. Vielleicht aber auch nicht ganz toten Frau zu suchen. Und dann, also was sich dann entspinnt, das ist David Lynch, hast du Gregor vorhin schon angesprochen, das könnte wirklich original aus dem David Lynch Film sein. Das ist so eine komplexe, psychologisch tiefe Geschichte. Also die ist voll beladen mit Metaphern. Da ist jede Figur, die du triffst, ist sehr wichtig. Und was sie sagt und wie sie sagt, in welchem Zusammenhang sie es sagt, ist extrem wichtig. Jede Gegnerfigur repräsentiert irgendwas. Also das sind nicht einfach nur irgendwie gruselige Zombies, sondern also jedes Charakter- und Gegnerdesign, das hat im Kontext dieser Story, macht das alles Sinn, warum die genau so aussehen und wo man die trifft und warum. Das ist im Nachhinein, also wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird x-fach Analysen sich angucken können, was bedeutet. Und das ist das Unglaubliche eben, während du spielst, bemerkst du natürlich nicht so direkt, aber du hast schon den Effekt, dass es einfach gut zusammenpasst. Aber diese Aha-Erlebnisse, die du danach hast, klar, das macht vollkommen Sinn, ne? Wenn du dann genau drüber nachdenkst, warum dieser Gegner so aussieht, warum dieses Puzzle hier so gelegt wurde, warum diese Person so ist, die du dort triffst. Also natürlich funktioniert das auch einfach nur in Anführungszeichen als Horrorspiel. Also wenn man echt einfach nur Silent Hill 2 reinschmeißt, um ein geiles Horrorspiel durchzuspielen, geht das natürlich auch. Man muss jetzt nicht irgendwie seinen Doktor der Psychologie gemacht haben, um das Spiel zu genießen. Aber trotzdem hat es halt noch viel, viel weitere und tiefere Ebenen. Das ist so ein Spiel, mit dem kann man sich auch echt nach dem Durchzocken echt noch lange, lange beschäftigen. Also ich mach's ab und zu mal, wenn mir so langweilig ist. Ich guck echt irgendwie so auf Silent Hill Fanseiten und lese mir so Theorien durch, was andere Leute denken, was da passiert ist und also das ist schon, ist sehr reichhaltig, das Spiel. Ich hab alle paar Monate mal eine Silent Hill Phase und dann muss ich einfach nochmal vielleicht mal das eine Spiel einlegen oder da nochmal was gucken und da nochmal was lesen oder es gibt ja speziell auch viele DVDs, sowas Lost Memories, glaube ich, heißt genau, die eine. Genau, das habe ich, war die DVD, richtig, genau, ja, natürlich. Da haben auch die Silent Hill Entwickler zum Beispiel DVDs zu der Thematik zusammengepasst und Bücher rausgebracht, in Japanisch zwar speziell, aber die von Leuten im Internet übersetzt wurden. Vielleicht finde ich dann auch den Link und poste ihn dann gleich im Beitrag mit dazu. Oh, das habe ich auch schon mal gesehen. Die Bücher. Translated Memories. Ja, genau. Sowas. Ich hab mir ein paar von diesen Büchern in Japan auch gekauft. Ich verstehe natürlich kein einziges Wort. Natürlich. Eigentlich völlig sinnlos, aber ich musste diese scheiß Bücher einfach haben, weil ich es so geil fand. Und mal, bevor wir aufs Gameplay kurz nochmal zu sprechen kommen, um da zusammen zu was... Geh mal kurz pinkeln. Trant geht mal kurz pinkeln. Dann machen wir kurz ohne Trant weiter. Ja, Trant lässt das Mikro auch an und wird dann wahrscheinlich... egal. Okay, jetzt wo Trant... Ding, dong, die Hexe ist tot, sie ist kein... Okay, machen wir weiter. Eine Sache, die ich anspreche... Ich weiß nicht, was das war, liebe Zuhörer. Das hat er manchmal. Das ist ein Tick irgendwie. Ja, ding, dong. No? Ding, dong. Was ich ansprechen wollte eben, bevor wir aufs Gameplay zu sprechen kommen... Was Silent Hill 2 gemacht hat, ist quasi den Charakter von Silent Hill so festzulegen, also Silent Hill nicht nur als Spiel, sondern Silent Hill die Stadt, weil Silent Hill war im ersten Teil das Setting, ne? Das war da, wo das Spiel stattgefunden hat, aber seit Silent Hill 2 ist Silent Hill selber ein Charakter. Ne? Silent Hill ist wie eine eigene Figur, Silent Hill hat ein Eigenleben. Also wenn man Silent Hill beschreiben würde als Stadt, sie ist eben nicht nur der Ort, wo diese schrecklichen Ereignisse von Teil 1 stattgefunden haben, der mal verlassen wurde, weil dort überall Nebel jetzt aufgetaucht ist und so weiter und so fort, sondern Silent Hill ist wie eine Art perverse Verdrehung der Hölle oder irgendwie sozusagen. Silent Hill ruft Menschen zu sich. Ne, also ob du dann sagen kannst hier, James Sunderland ist von seinem eigenen Willen herausgekommen oder Silent Hill hat ihn einfach gerufen. Die Leute, die in Silent Hill unterwegs sind und dort ihre eigenen Ereignisse erleben, das ist in Silent Hill 2 auch, wo da parallel mehrere Leute mit dir gleichzeitig in der Stadt sind und quasi ihr eigenes, ich will jetzt nicht Abenteuer sagen, aber ihre eigene Geschichte dort erleben. Und Silent Hill wie so eine Art, ob es Martyrium ist oder ein Test oder sowas, aber Silent Hill holt die Leute und testet sie oder lässt sie irgendwas durchleben, was einfach, als ob es ein lebender Charakter selber wäre, ne? Genau, also mittlerweile ist die Stadt Silent Hill wirklich wie so eine Art Gegenspieler wirklich. Also quasi ja fast wie ein Gegner. Also wie du schon gesagt hast, die Charaktere werden dahin gerufen und müssen sich dann irgendwie mit diesem Gegner auseinandersetzen. Ja. Oftmals gegen ihren Willen natürlich. Oder ob man es jetzt als Gegner speziell dann bezeichnen kann, wie so ein Strippenzieher. So ein bisschen, ja. Der da im Hintergrund dort ist und der dich dann quasi, ein Grell kommt selten allein, der dich quasi dann dort hinführt, wo zu einem Punkt, wo du vielleicht als Spieler oder als Charakter dort selber irgendwelche Erkenntnisse zu dir mitnimmst. Genau. Ob es jetzt der Weg in die Verdammnis ist oder der Weg in die Erlösung, je nachdem, wie du es sehen kannst, was auch noch tausendfach frei interpretierbar ist, je nachdem mit dem Abspannen. Ja, unglaublich. Das ist was du dann selbst für dich mitnehmen musst. Und das ist eben in Silent Hill 2 erstmal dieser Charakter statt als Figur, was dann eben x-fach bei den anderen Spielen dann wieder aufgegriffen und fast schon zum Klischee mutiert ist. Vielleicht ein klein wenig. Ein kleines wenig, aber es hat bei Silent Hill 2 so gut funktioniert, vor allem, weil sie auch am Gameplay nochmal ein bisschen was gedreht haben. Einerseits technisch, wir haben darüber gesprochen, wie hässlich der erste Teil war. Silent Hill 2 ist eines der bestaussehendsten PS2-Spiele damals gewesen, als es rausgekommen ist. Super. Ich erinnere nur an die allererste Cutscene ganz am Anfang, wo sich James Sunderland im Spiegel anguckt. Alter, leck mich am Arsch, das sah so geil aus. Sag mal, du bist auch stehen geblieben und hast nicht realisiert, dass die Cutscene zu Ende ist, dass du jetzt steuern kannst. Nee, wirklich. Ne? Also ich war völlig gebannt. Ich dachte, das gibt's. Alter, wie geil sieht das denn aus? Wie der sich im Spiegel anguckt und sein Gesicht befühlt und die Mimik, die Gestik. Das war der absolute Knaller. Und auch diese Sache mit dem Nebel, also das ist halt auch wieder so ein Kritikpunkt. Viele Spieler fanden und finden es ja nicht so geil, dass die Hälfte irgendwie des Bildes von dem Nebel da verschlungen ist und die andere Hälfte ist dann komplett dunkel. Also man, so gesehen, man sieht jetzt nicht so viel beim Durchlaufen von der Umgebung wie jetzt zum Beispiel bei anderen Titeln. Aber auch hier wieder, das ist ein Stilmittel. Also genau. Und hier hast du auch eben auch gemerkt, die Engine könnte das technisch. Absolut. Natürlich, wie sie es macht, aber es gibt einfach wesentlich mehr Stimmung, wenn du selber durch den Nebel durchläufst. Das ist auch dort der Wechsel zwischen dem normalen und dem Höllen-Silent Hill, was dort ist, ist auch krasser. Ne? Auf jeden Fall. Einfach, es sieht eben wirklich aus wie eine verlassene Stadt. Nicht nur wie beim ersten Teil, die da Schnee verhangen ist. Du hast jetzt, glaube ich, keinen Schnee mehr dort. Aber es ist schon ein ziemlicher Kontrast oder extremer Kontrast, der zwischen dem beiden Welten dort herrscht und einfach gut ins Spiel verbaut wurde. Ja, klar, natürlich. Also das, wie du schon gesagt hast, das haben die bei Teil 2, haben sie es wirklich perfektioniert. Also ich hatte auch den Eindruck, da haben sie wirklich ihren Stil gefunden und waren sich, anders als beim ersten Teil, hatte ich so ein bisschen Eindruck, auch sehr sicher, was sie mit dem Spiel auch aussagen wollten und in welche Richtung das alles geht. Also im ersten Teil, da hat man natürlich auch schon viele Trademarks gesehen, die dann später noch so perfektioniert wurden. Aber es war teilweise doch ein bisschen bei Teil 1 noch so ein wenig, ja, wischiwaschi. Also so die Bosse irgendwie, das hat noch kein richtiges Konzept, wie die Bosse aussehen sollten und auch diese psychologische Tiefe hat es noch nicht so ganz das Level erreicht von Teil 2, aber mit Teil 2, da habe ich wirklich das Gefühl, da wussten sie ganz genau, was sie mit dem Spiel sagen wollen. Mhm. Ich bin übrigens wieder da. Ja. Ach, hey, Tran ist wieder da. Hey, schön. Ja. Hast du mir auch einen Kaffee mitgebracht? Was ist geworden? Oh. Was? Vergiss es. War dir gerade beim Pyramid Head? Beim Pyramid Head. Oh, Spoiler-Trant. Oh. Aber nee, okay, aber gut, wenn du den Pyramid Head bitte sehr, ich muss Leute dann teilweise für Pyramid Head schlagen. Aber es ist Pyramid. Der Pyramid Head. Trant? Red Pyramid Thing. Ich hab gedacht, ihr habt eben über Bosse gesprochen, habe ich gedacht. Ja, wir waren quasi, wir haben fabuliert über Silent Hill 2 und. Wir sind ein wenig ins Plaudern geraten. Ins Schwärmen geraten. Aber hier nochmal, also ich wollte auch nochmal die Gameplay-Sparte jetzt ansprechen, weil es das denke ich mal eine Sache ist. Das wolltet ihr schon, als ich pingeln gegangen bin. Ja, ich weiß, aber wir haben uns die Zeit gelassen. Wir haben uns die Zeit gelassen, bis du wieder da bist, damit. Du bist also nicht damit. Damit ich mit meinem Expertenwissen auftrumpfen kann. Ja, damit du sagen kannst, ich spiele trotzdem nicht, weil ich durch so viele Türen latschen muss. Na gut, ja, oder auch nicht, weil sie alle zu sind. Mal ansetzen. Okay, Sachen, die Silent Hill anders gemacht hat. Einmal das die Bosse, die glaube ich nochmal ein bisschen detaillierter oder also besser strukturiert. Du hattest ein bisschen, ja okay, du kannst es vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit aus Resident Evil 3 den Nemesis, einen großen Kerl, der dich quasi verfolgt hat. Stars, das war natürlich dann die Resident Evil Variante mit einem großen Mega-Zombie, der Rocket Launcher mit sich nimmt. In Silent Hill. Das war quasi die Michael Bay Variante. In Silent Hill hast du. Es kriegt wieder Ärger. Hast du mit dir gehabt den sogenannten Pyramid Head. Pyramid Head. Ich glaube, die Trant und Gregor werden sich gleich schlagen und ich freue mich schon drauf. Aber nein. Ich mache das ganz cool und ich schlitze nachher einfach nur seine Autoreifen auf. Ach, du bist es immer. Ja, okay. Mit meinem Stiletto. Ja, ich wundere mich schon. Also der Pyramid Head, um da nochmal ein Magic Moments kurz mal mitzunehmen. Ja. Das erste Treffen mit dem Pyramid Head, du bist als James Sunderland unterwegs in einem verlassenen Hotel und läufst dort hin und her und bevor du ihn das erste Mal siehst, irgendwo bist du an dem Gitter, wo du nicht durchkommst und da steht er und macht gar nichts. Ja? Das ist so das allererste, wo du ihn siehst und dann denkst, was steht denn dort hinten? Ist das eine Statue oder so? Das ist ein Kerl, der hat eine Schürze an, wie so ein Schlachter, aber auf dem Kopf, ja, wie so eine Art mutiertes Verkehrshütchen, kann man es nennen. Verkehrshütchen? Ja, so ein großes, dreieckiges, rotes Ding. Es sieht sehr monströs, sehr heftig völlig aus. Völlig bizarr. Völlig bizarr. Du denkst erstmal, ist es eine Statue? Was ist es, was dort steht? Und später gehst du in dem Hotel durch eine Tür rein und ich weiß nicht, wie man diese Tat oder sowas dort nennen kann, weil so richtig definieren kannst du nicht, was dort passiert, aber du siehst den Pyramid Head, der ist in der Küche drin und da sind zwei andere Monster mit dabei, die er gerade beackert. Beackert okay. Ist ein sehr schönes Wort. Ja, es gibt ja noch diese anderen Gegner im Spiel, diese Mannequins. Das sind jeweils so zwei Beinpaare aufeinander gesägt, also zwei Frauenbeine, die laufen und auf der Hüfte dieser Frauenbeine sind nochmal zwei Frauenbeine. Ach so, okay. Und in diesem Zimmer, was du gerade meintest mit Pyramid Head, mit Pyramid Head, beackert er, und ich überlasse es jetzt der Fantasie eines jeden Zuhörers, was damit gemeint sein könnte, zwei von diesen Figuren. Und es ist echt eine sehr extrem verstörende, unangenehme, ekelhafte Szene. Sie etabliert den Pyramid Head, sie etabliert den Pyramid Head als derben Motherfucker, sagen wir es auch mal. Und immer wieder, wenn er im Spiel dort auftaucht, das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Erkenntnisse, die du erlangst, was du innerhalb des Spiels wirkt, ist eben wie so ein Badass Motherfucker, der dich verfolgt und killen will, so der typische Gegner. Aber warum killt er auch Monster? Das sind doch seine Kumpels dann eigentlich. Das geht wieder ins Spoiler-Territorium dann rein, eben. Ne? Das ist eben so eine Sache, das wird nie wirklich... Kann man ja ordentlich viel reden über Silent Hill, ja, wenn alles Spoiler ist. Das, wie ganz viele andere Sachen, wird auch das nie wirklich explizit erklärt. Das wird nie erklärt, warum er jetzt dann und dann das und das getan hat. Aber wenn du es durchgespielt hast und versuchst, sie zusammenzureimen, was eigentlich der Gag an der Sache war und was die Geschichte ist, dann macht auch diese Szene irgendwie wieder Sinn. Weil Pyramid Head ist... er ist nicht so der klassische Bösewicht. Also zum Beispiel Nemesis bei Resident Evil, hast du auch gerade schon genannt. Das ist halt einfach, der ist von vorne bis hinten einfach böse. Der ist dem Spieler auf den Fersen, will dich töten, nervt und ist so ein klassischer Badass-Bösewicht, Boss, der dich permanent verfolgt und bist froh, wenn du es hinter dir hast. Aber Pyramid Head, der ist auch, verfolgt dich auch, will dir schlimme Dinge antun, aber im Kontext der Story hat ja auch noch einen anderen Sinn, als nur den Bösewicht zu geben. Das ist ein bisschen kryptisch, aber also, ich will einfach nichts verraten. Es ist einfach zu ärgerlich. Also auch, bevor wir noch den Rest darüber erzählen, Leute, wenn ihr Silent Hill 2 noch nicht gespielt habt, rausgehen, kaufen, egal welche Version, und spielen jetzt. Ohne Scheiß. Ja? Und gerade bei Pyramid Head... Kann ich das auch spielen, bevor ich den ersten gespielt habe? Ja, absolut. Es ist unabhängig von dem... Ja. Also, 100 pro? Ja, 100 pro. Ja, also zusammenhängend tun der erste und der dritte Teil, da kommen wir danach noch mal drauf zu sprechen, aber der zweite steht für sich. Und ich habe es auch selber eben nochmal gemerkt, vor ein, zwei Monaten durchgespielt, und es ist fantastisch. Immer noch. Ja. Bedeutungsschwangere Blicke in der Luft. Ja, mein Handy hat gerade gebrummt. Ich muss das zugeben. Du hast eine Xbox 1, ja? Ja. Gebe ich dir. Okay, so. Cool. Ja, muss man auf jeden Fall gespielt haben. Und um nochmal kurz auf Pyramid Head zurückzukommen, der ist ja irgendwie quasi das Maskottchen jetzt der Serie geworden. Ja, und auch nicht ganz zufällig. Was auch so ein Punkt ist, wo sich mir die Fußnägel aufrollen, ihn Maskottchen zu nennen. Das müsste eigentlich Maskotte heißen, oder? Maskotte? Das ist so falsch und so schlimm dran vorbei, dass Pyramid Head jetzt das Maskottchen geworden, speziell durch den Film. Aber das ist auch wieder ein Punkt, wenn wir über den Film dann reden. Ja, Maskottchen ist ein blödes Wort, aber er ist... So er ist das passt auch überhaupt ist nicht. Auch Maskottor! Zerstörer des Universums. Maskottor der Schreckliche. Aber er ist schon, mit George Peppers. Er ist schon, also wenn man jetzt Silent Hill sagt, denkt man automatisch auch an ihn. Also die haben es wirklich geschafft. Ich glaube, das war denen auch gar nicht so unbedingt klar, als sie diesen Charakter entwickelt haben, was für eine Zugkraft er entwickeln würde und wie bezeichnend für die ganze Serie. Also mittlerweile so eine extreme Bildsprache, und da hat, glaube ich, auch der Kinofilm später auch sehr dazu beigetragen, weil er einfach das nochmal physisch festgemacht hat für die Leute, die das Spiel nicht gespielt haben. Gameplay-mäßig würde ich gerne nochmal jetzt hier, also Trant, du hast es angesprochen mit den Türen. Na? Ja. Das ist eine Geschichte, das ist das Einzige, was ich gameplaymäßig vielleicht ankreiden würde, Silent Hill 2 noch. Na, das ist natürlich die Struktur von dem Spiel, was sich danach auch später klischeemäßig durchgetragen hat. Einfach, dass du dann oft deine Karte hast und dann die Türen abgehen musst und gucken musst, okay, ich kann durch die Tür und die anderen 1000 Türen kurz mal ausprobiert und dass ich nicht durch kann. Das musst du zweimal machen, weil du essentiell ja das auch in der Parallelwelt dann untersuchst. Ja. Das kann also ein sehr ermüdendes Ding sein, aber das Rätseldesign, wie es in Silent Hill 2 verbaut wurde, verbunden mit dem Kampfdesign, weil die Kämpfe haben auch einen Tacken besser funktioniert hier. Natürlich nicht so super duper, aber das ist auch Natur der Sache. James Sunderland ist einfach ein Ehemann und kein super Soldat. Ne? Und okay, als Ehemann muss man vielleicht anders sein, aber er war es nicht. Aber als Ehemann sollte man mit dem Rohr umgehen können. Aber es gab viele Türen. Es gab viele Türen. Was eine coole Geschichte gewesen ist, das ist auch eine Sache, die ich ganz besonders dort fand. Du konntest am Anfang die Aussuchung, den Schwierigkeitsgrad separat für die Action und für die Rätsel. Oh. Ne? Und je nachdem, wie du spielen wolltest, zum Beispiel, wenn du gar keinen Bock aufs Kämpfen hast, machst du das auf easy, dann kannst du relativ leicht mit den Gegnern umgehen. Aber wenn du dann ganz viel Bock auf die Rätsel dann hast, kannst du das Ding auf hart packen und das Ding, also die Rätsel gehen von normalen Resident Evil Zahlenspielereien, die du auf easy dann bekommst. Wenn du das auf hart machst, das sind auch wirklich Rätsel, die dann richtig reingehen. Also da super designt, knallhart, knallschwer, genauso wie du es dann eigentlich auch gewählt hast. Du kannst sehr variables Spielerlebnis dir damit zusammenbauen. Cool. Ja, und das mit den Türen, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich meine, das stimmt schon, das ist, es fällt einem doch irgendwann negativ auf, dass quasi echt jede zweite Tür, die ist irgendwie zu. Das ist ein reines Grafikelement, oh, diese Tür ist verschlossen oder da ist der Knauf abgebrochen oder vernagelt, das ist nicht immer so ganz kunstvoll. Aber eben, wie gesagt, auf der anderen Seite, ich finde, also bei mir war es zumindest so, ich habe mich echt mal gefreut, wenn ich eine Tür gefunden habe, die nicht aufging, ja, war ich mal sehr froh. Ein furchtbarer Raum weniger, in den ich jetzt gleich rein muss. Noch schön ein Magic Moment, der nicht allzu spoilerisch ist. Du bist später in einem Gefängnis, in einem verlassenen Gefängnis mit James und du bist auf einer Toilette. Ja. Und auf diese Toilette. Das kennen wir doch alle. Ja, das ist die andere Toilettenszene, glaube ich, die ich anspreche. Es gibt ja mehrere Szenen mit Toiletten. Das ist auch ein Trademark von Silent Hill anscheinend. Toiletten. Also das ist eine Toilette und da ist ein Bathroom Stall, also eine Kabine, die ist verschlossen. Ja. Du gehst dorthin und klopfst auf diese Tür. Ja. Nichts passiert. Ja. Du willst aus der Tür wieder rausgehen vom Badezimmer und auf einmal schreit einer wie am Spieß dort drauf los. Ja. Und das war's. Da geht dir echt die Düse. Also das sind so kleine Sachen einfach, die eingebaut wurden, um dich komplett zu verstören, wo du kein Monster in Sicht hast, wo gar nichts passiert, aber wo mir das Joypad aus der Hand fällt. Ja, das macht so unglaublich unberechenbar. Du weißt halt, irgendwann hast du wirklich ein bisschen Schiss davor, Sachen zu untersuchen, weil du nicht weißt, ob es danach nicht irgendwie so einen kleinen, fiesen Schockeffekt gibt. Also war zumindest bei mir so. Das war sehr ambivalent, die ganze Sache. Also so wie wir jetzt speziell über Silent Hill 2 eben gesprochen haben, man hat schon gemerkt, eines unserer absoluten Lieblingsspiele. Ole, ole. Wir haben es damals auch nicht zu Unrecht in die Top 20-Liste der unserer Meinung nach besten Spieler aller Zeiten reingetan. Auf Platz 13, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Was ich hier nochmal gerne anmerken würde, ein guter alter Kollege, ein Kumpel von mir aus dem Internet, der Dagobert, den wird vielleicht der Trant noch kennen aus dem Maniac-Forum. Na? Darf man das alles so sagen? Natürlich, ja, natürlich darf man das. Ist, aber der Dagobert, der hat, also ist als Dagobert bekannt im Internet und der hat damals ein echt super duper schönen Artikel über Silent Hill 2 geschrieben, über den Effekt und so weiter. Der wurde damals, glaube ich, in der Specs abgedruckt, in der Zeitschrift. Und den hat er mir auch danach zur Verfügung gestellt für meine Seite. Und ich werde, denke ich mal, dann kurz verlinken, diesen Text, dass ihr den auch mal durchlesen könnt, weil der funktioniert immer noch gut und der fasst echt gut zusammen, was Silent Hill ausmacht, ohne zu spoilen, ohne irgendwas zu verraten. Und ich meine, man hat gesehen, was für weitreichende Folgen das eben hat. Silent Hill 2 ist durch die Gesellschaft gegangen. Zumindest durch unsere Gesellschaft. Durch unsere Gesellschaft. Genau, und weil du gerade meintest hier Gameplay und so, da gibt's natürlich auch Dinge, die muss man auch nochmal ansprechen. Zum Beispiel haben ja viele Spieler kritisiert, dass man gerade im zweiten Teil eine Menge hin und her laufen muss. Also von einer Ecke der Stadt zur anderen und wieder zurück. Und es gibt ja kurz vor Finale des Spiels auch noch diese Sequenz, da rudert man auf so einem See und muss wirklich, also man rudert wirklich 5 Minuten lang oder so. Dann spiele ich es doch nicht. Komm, Trant. Ich wollte aber gerade sagen, das ist auf dem ersten Blick, mag das nerven, aber auf dem zweiten Blick fand ich es geradezu fast brillant eingesetzt, weil es wieder, das erzeugt wieder so ein Gefühl der Isolation. Also wenn du ewig lang durch diese verlassene, höchstens monsterverseuchte Stadt rennst, dann erwirkt das bei dir selbst irgendwann so einen Effekt, dass du dich so in dich selbst zurückziehst irgendwie. Also ich kann es nicht gut beschreiben, aber... Also du merkst, dass jeder, was in dem anderen Spiel dann klassische Spielzeitstreckung wäre, ne? Lauf von dem einen Punkt zum anderen, genau. Mach dies und jenes. Bei Silent Hill 2 hast du im Endeffekt danach auch das Gefühl, oder es hat irgendeinen bestimmten Effekt gehabt, dass du jetzt so lange durch die Stadt dort gelaufen bist. Oder eben auch die Szene mit dem Boot, wie du dort gefahren bist, einfach den Effekt, wenn du dann an deinem Ziel angekommen bist, ne? Der ist gleich so, nachdem du durch diese 5 Minuten, durch diese Stille dann gefahren bist, da passiert dann was mit dir. Um das mal kurz den Vergleich zu ziehen, Metal Gear Solid 3, irgendwer gespielt hier? Treppe, sage ich da nur. No? Habe ich nicht gespielt. Es gibt eine Treppe in Metal Gear Solid 3, durch die steigt man ungelogen, ich glaube, 4 oder 5 Minuten hoch. No? Und die ist einfach ultra riesig und so weiter, aber während du dort hochsteigst, spielt dann das Main Anthem des Spiels und so weiter. Und es hat so einen gewissen Punkt, ja, so, wie so eine Art so Actionfilm-Point oder sowas, ne? Was einfach innerhalb des Spiels, du würdest nie freiwillig 5 Minuten eine Leiter da hochklettern, in den Himmel hoch und so weiter und so fort. Aber dort hat es perfekt gepasst. Und das ist irgendwie der Effekt, ähnlich wie bei Silent Hill. Das, was danach gekommen ist, wirkt auf einmal umso intensiver, umso epischer. Sollten die Leute öfter machen, so Passagen. Ja, das kann ja auch wirklich Spiele, wo man das lenken muss und nur geradeaus fahren muss zum Beispiel, um mal in sich zu kehren, um mal zur Ruhe zu kommen. Naja, ja. Also in dem Spiel wirklich, wie gesagt, da macht das schon Sinn. Also wenn du 5 Minuten da gerudert bist und es ist, Alter. Also ich es weiß ist, nicht. Doch. Dran, probier es mal aus. Du bist immer so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also ich muss in 5 Minuten über den See rudern, und um in mich zu kehren. So. Ey, wie viele Stunden deines Lebens hast du mit Grillen bei Monster Hunter verschwendet? Ja, nicht so viel, machen die Katzen für mich. Ja, das steht noch zu überprüfen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. So, aber Teil 3? Ja. Moment, sind wir schon mit Teil 2 schon fertig? Ja. Ich wollte jetzt... Ich möchte euch ein bisschen hetzen. Ja, wir kommen gleich zum Ende, aber hier, Gregor, bei Teil 2, was ist denn so ein Magic Moment bei dir gewesen? Bei Teil 2, so ein Moment, wo du dachtest, Alter, ey, das werde ich nie vergessen in meiner langen, langen Zockerkarriere. Also ein Magic Moment, ohne dabei jetzt zu tief in das Spoiler-Territorium reinzugehen. Es gab auch vor einiger Zeit mal eine Dokumentation über Videospiele, da wurde es knallauffall einfach verraten, was der Hook bei Silent Hill 2 ist, wenn ich mich da... Auch bei schon Arte gut. Ist es gelaufen, so glaube ich. So wie Fernsehsender, die beim Trailer für ihre nächsten Filme das Ende dann schon zeigen, weil das besonders gut aussieht. Genau, das ist so, wo du im Trailer schon komplett rausfindest, was dort passiert. Genau. Aber die eine Szene, die wo dich das dann das erste Mal getroffen hat, dieser... Ich will es jetzt einen Twist oder sowas nennen, aber der Inhalt der Story, der Gehalt der Story, der Sinn, der dahinter steckt, wenn du in dem Hotelzimmer bist, wo du dann dich quasi hingekämpft hast, wo das quasi dein Ziel ist, wo im anderen Spiel dann das Game Over dann gewesen wäre, und du gehst dort. Ice Cream Man. Der ist er schon. Der Eismann klingelt. Eismann, du Opfer. Man könnte meinen, du hättest das geplant, Trant. Ja, wirklich. Wahrscheinlich rufst du ihn immer an. Ey, wir machen gerade Podcast, komm mal vorbei und klingel. Ja, das ist auch unglaublich. Der kommt auch nur vorbei, wenn wir Podcast machen. Ansonsten lässt er sich nicht blicken. Und er hört schon wieder nicht auf zu klingeln, obwohl schon alle Leute gehört haben. Jetzt geht Pepper, unser Soundingenieur, geht jetzt durch raus. Und beschwert sich mal, damit er nicht so leid klingelt. Und bringt uns hoffentlich allen Eis mit. Pepper! Okay, dann können wir... Dann können wir hier nochmal... Jetzt hatte ich gerade noch was ich sagen wollte zu Silent Hill. Also, dann überleg du noch. Währenddessen erzähle ich eben diese Szene, die sich hier in diesem... Nee, stimmt. Was allgemein ist, weil du die ganze Zeit sagst, wir spoilern es mal nicht. Ich weiß nicht, wer sich den Podcast anhört, muss auch damit rechnen, gespoilert zu werden. Und ich finde, also ich würde es fast gern wissen, von was ihr redet, weil mich kickt's nicht so, wenn ihr sagt, da gibt's einen Twist und der Frau passiert. Na gut, also dann sollen wir jetzt mal eine ganz dicke Spoilerwarnung Leute, also jetzt Spoilerwarnung. Spult mal 3 Minuten vor, zur Sicherheit. Oder ich werde Textmarken einfügen, da könnt ihr dann hinspringen. Wenn ihr das jetzt nicht fahren, dann springt am besten direkt zu Teil 3 vor. Oder du brauchst später so ein unglaublich lautes Geräusch ein, wenn die Leute wieder zuhören. Genau, jetzt seid ihr auch genug gewarnt, den iPod aus der Tasche geholt zu haben und auszumachen, wenn ihr es nicht mithören wollt. Aber jetzt... Oder ihn wegzuschmeißen. Jetzt gehen wir jetzt Spoiler-Territorium und ich überlasse Wolf mal das Feld. Na super. Ja. Aber Moment, du hast die Szene beschrieben, dann musst du auch ausführen, was dich daran jetzt dann so gekickt hat. Okay, gut. Also du bist mit James Sunderland am Anfang des Spiels in diese Stadt reingekommen. Ne? Du hast den Brief von deiner toten Frau und du weißt noch nicht so direkt, okay, lebt meine Frau vielleicht oder, also du bist ja James Sunderland, ne? Du lebt meine Frau vielleicht oder bilde ich mir das nur ein oder was passiert denn jetzt hier? Ne? Und in dem Moment, in dem, wenn du dort anbelangst, das ist dieser Platz, von dem deine Frau im Brief gesprochen hat, das ist das Hotel, wo ihr euer quasi eine Reise dorthin gemacht habt, und du findest dann dort raus, du siehst ein Videotape und auf dem Videotape siehst du, wie James Sunderland hat seine Frau umgebracht. Ach so, okay. Erstickt mit einem Kissen. Er hat sich erstickt, also seine Frau Mary hatte eine Krankheit, die nicht speziell benannt wurde, also war wahrscheinlich Krebs, irgendwas ganz Schlimmes. Entschuldigung, Tran und ich sind gleichzeitig überrascht. Okay. Sie haben Krebs, überrascht. Okay. Ja, dass ich mal einen Lacher mit Krebs bekomme, großartig. Es war nicht das Wort. Aber seine Frau quasi ist sehr krank geworden und ist dahingesiecht, war in Silent Hill zur Behandlung teilweise dort im Krankenhaus in der Nähe. Und die beiden hatten jung geheiratet. Und quasi bei so einer Geschichte natürlich, wenn dein Partner so eine Krankheit hat, womit er langsam dahinsiecht, damit ist James nicht zurechtgekommen, was du dort in diesem Moment dann eben erfährst. Ne? Der hat Sterbehilfe geleistet oder was? Ja, nicht Sterbehilfe. Nee. Also Sterbehilfe wäre die eine Sache gewesen, aber er wollte quasi nicht Marys Leid beenden, sondern sein eigenes. So. Ne? Er hat sich gefangen gefühlt. Er wurde eingequetscht quasi durch... also dafür hat er nicht unterschrieben beim Ehevertrag. Ne? Dass er, dass hat er keine er, Aktien drin. Genau. Dass er jetzt quasi den... den Helfer macht und seine Frau, die eben mal so attraktiv und so hübsch war, jetzt einfach dahin sieht und aussieht wie ein Monster teilweise und so weiter. Und das gibt er in dem Moment auch, das gibt er in dem Moment auch selber zu. Unumwunden. Wow. Unumwunden zu, dass er eben aus eigenem Ermessen sie umgebracht hat, ihr das Kissen einfach da drauf, ihr das Kissen da einfach vor das Gesicht gehalten hat. Ja. Und du dann einfach auch merkst, du hast jetzt dich quasi verbunden gefühlt mit dem Charakter, du hast in ihn investiert, du hast ihn kennengelernt eigentlich, du dachtest, dass du ihn kennenlernst, aber im Endeffekt ist James Sunderland selber der größte Bösewicht, der dort drin ist im Spiel. Ja, ja. Klingt cool. Und wird permanent von der Stadt quasi für seine Missetaten zur Rechenschaft gezogen. Genau, und verurteilt. Als ob die Stadt dir quasi dann endlich mal klar wenn so diesen... dieses Aufwachgefühl oder sowas. Hier, realisier doch mal, wo der Hase im Pfeffer wächst hier. Ne? Und das ist so, also während Teller oder Sauerkirsch? Wir verteilen gerade das Eis, müsst ihr wissen. Oh, also ich habe Schokolade, ey. Ich stehe total auf Schokoladeneis. Schickt mir Schokoladeneis. Viel, viel mehr. Aber ja, das ist halt, also beim Spiel hast du natürlich mit James Sunderland, mit dem Charakter mitgelitten und fandest das alles ganz schrecklich und ganz furchtbar und durch welche Hölle er da gehen muss im Spiel. Und am Ende wird einem klar, dass es einen gewissen Sinn hat, warum er durch diese Hölle gehen muss. Und auch dieser Pyramid Head, um auf den nochmal zu sprechen zu kommen. Ja, das ist sein persönlicher Nemesis. Das ist Nemesis quasi, genau. Also Pyramid Head ist die Verkörperung seiner Missetaten und seines Schuldgefühls. Genau. Und er ist halt zum Mörder geworden. Also, und diese Figur zwingt ihn dazu, das endlich zu akzeptieren und diese Wahrheit anzuerkennen. Das Großartige ist ja das Charaktermodell, was unter diesem Hut steckt. Das haben die Leute nachher rausgefunden mit den Tools. Das ist James Sunderland. Ne? Das Charaktermodell von James Sunderland mit dem Pyramidenhut drüber, der ein bisschen angeschleift oder so Blut auf eine Schürze bekommen hat. Und das sind einfach, wo du dann eben, das kann ja kein Zufall sein, so haben sie es ja geplant. Nee, natürlich. Ne? Und auch das Pyramid Head irgendwie, man trifft ja Maria, die exakt so aussieht wie deine tote Frau. Ja. Die ist halt nur ein bisschen frecher und ein bisschen sexier. Mhm. Aber also die mit den roten Lippen. Und sie sieht so ein bisschen nuttig sieht sie aus. Genau. Ich mag das ja so ein bisschen ist, billig. Es ist essentiell die Wunschversion von James, wie er sich seine Frau vorgestellt hätte. Nicht hier dieses gute, brave Mütterchen, zu dem sie jetzt mutiert ist mit der Krankheit, das hässlich geworden ist und so weiter. Ja. Er wünsche ich lieber diese lebenslustige junge Frau ein bisschen nuttiger. Ein schöner vielleicht. Penner, du. Ja, ist er auch. Die wird ja von Pyramid Head auch umgebracht und zwar dreimal im Spiel. Permanent. Also sie stirbt immer wieder und Pyramid Head möchte quasi dir, James Sunderland, dem Spieler klar machen, dass du dich für deine Taten verantworten musst. Also selbst die Traumversion deiner Frau, die du dann triffst und die du eigentlich beschützen sollst und die auch sehr, die flirtet ja mit dir und ist schon sehr, sehr plump, so, ne, wie komm doch her, knickknack, ich kann alles sein, was du willst von mir und so. Aber selbst die muss halt immer wieder sterben, bis er realisiert und versteht, was er getan hat. Also nicht mal die Traumversion seiner Frau hat eine Chance zu überleben, genau, weil er ist ein Mörder. Cool. Er hat sie umgebracht. Maria ist vor allem auch ein spezieller Charakter. In der neuen Version, die später rausgekommen ist von Silent Hill 2, gibt es ein Bonuskapitel, ja, was man spielen kann. Wenn man dann das normale Spiel durchgespielt hat, dann weißt du eben, was es mit Maria auf sich hat. Sie ist eine Figur, die von Silent Hill selber erschaffen wurde von der Stadt, um eben diesen Effekt auf James Sunderland zu haben, indem sie immer wieder durch Pyramid Head umgebracht wird, dass er vielleicht mal draufgestoßen ist, hey du hast deine Frau umgebracht. Ne? Ja. Jetzt, wir zeigen es dir extra nochmal. Und das extra Kapitel heißt Born from a Wish. Genau. Das spielt auch schon quasi ein kleiner Hinweis. Ein kleiner Hinweis fängt damit an, dass Maria quasi in dem Backstage im Heaven's Night Club aufwacht und nicht weiß, wo sie herkommt direkt und was jetzt hier Phase ist. Du siehst dann irgendwie schon, es ist nicht nur eine Figur, die von Silent Hill erschaffen wurde, die auch weiß, was sie ist, sondern ich weiß nicht, ob man sie dann gleich als Opfer mitbezeichnen kann und so weiter, auch, eigentlich auch unschuldig irgendwie, ne? Ja, irgendwie unschuldig. Also sie hat eine gewisse Rolle zu spielen, die dir noch nicht klar ist am Anfang. Genau, die dir absolut noch nicht klar ist, die sich erst im Laufe der Story entspinnen wird. So, also auf jeden Fall müssen wir aber mal weitermachen. Ich muss sagen, mein Magic Moment neben Pyramid Head. Alter. Ja, Moment. Lass uns doch gewesen sein. Ja. Guck mal. Ja, pass 64 auf. Minuten schon. Also Pyramid Head sowieso. Den wollte ich mir eigentlich am liebsten tätowieren lassen. Ach so. Und dann hat mein Tätowierer aber gesagt, wenn man da von dem Bild was erkennen soll, ich hatte so ein paar Zentimeter im Kopf, dann sollte das doch direkt auf dem Rücken. Dann wäre das nämlich so 30 Zentimeter hoch gewesen. Habe ich es dann doch gelassen. Dann doch was anderes auf dem Arm. Nicht ganz so groß. Auf jeden Fall. Spare ich mir für später auf. Ja, das sparen wir uns auf. Als ich es erstmal durchgespielt habe, hatte ich auch ein negatives Ende, ein sehr trauriges Ende. Und es war, glaube ich, 4 Uhr morgens nach der Arbeit und ich saß da und habe es endlich durchgespielt und ich bin, es ist mir nicht peinlich, es zuzugeben, aber da liefen mir echt 2,5 Tränchen die Wange runter. Ich habe auch schon mal geweint. Das sage ich aber wobei, nicht. Wobei, doch, jetzt sag schon. Nee, das ist oberschwul. Jetzt sag, du hast Angst vor den Geistern in Pac-Man. Jetzt sag schon, also, wo du geweint hast. Eben. Nee, also bei Silent Hill von mir aus ist ja noch eine halbwegs coole Serie, aber da, wo ich jetzt sag es. Schlucken musste, es ist echt zu... Mann, Gregor sagt bestimmt, finde ich auch. Ja, guck, wahrscheinlich. Sag es. Ja, jetzt mach schon. Final Fantasy 10. Ganz am Ende? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da war eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt schon traurig. Wenn wir jetzt schon mal. Und das, obwohl ich am Anfang, als ich das Spiel gespielt habe, ich gedacht, Alter, das ist, wie das hier schon wieder anfängt. Ja. Mit so weichen Charakteren und dieser Tidus und diese super brave Yuna und so, habe ich gedacht, Alter, so ein Scheiß. Oh, Final Fantasy. Mir hat's aber echt, mich hat's echt reingezogen, ich fand's gut. Oder hast du dann echt geweint, oder was? Nein, ich weiß ja nicht, heulen zusammengebrochen, aber schon, oder was? Final Fantasy 10 ist auch eine schöne Liebesgeschichte, um da mal den harten Kerl wieder raushängen zu lassen. Die auch mit im gewissen Effekt ähnlich wie Silent Hill 2 funktioniert mit den Reveals, die dort gemacht werden. Okay, ich weiß. Okay, komm. Silent Hill 2, beste Spieler der Welt, danke. Ich grüße meine Eltern in Wuppertal. Eben, jetzt machen wir mal schön weiter. Für die Überleitung nochmal auf Akira Yamaoka zu sprechen zu kommen, wir werden gleich nochmal... Was ist der nochmal? Er ist der Komponist, der Präsident der iFuturelist-Partei. Danke. Ich bin Akira Yamaoka. Ich höre es einfach zu gern. Aber der hat natürlich nach dem Industrial-Soundtrack, der im ersten Teil gut funktioniert hat, für den zweiten Teil alles ein bisschen melodischer, ein bisschen mehr Ambient gemacht. Hat auch super gepasst im Spiel. Und was er neu gemacht hat, ist, dass er jetzt richtige Themes mit der Gitarre gespielt hat. Wir haben am Anfang Theme of Laura gehört. Ist auch, glaube ich, das Lied, was... Trant ist gerade sein Eis runtergefallen. Ist aber noch alles drin. Aber er hat sich nicht bekleckert. Ach, schade. Kann man noch alles essen. Nicht, dass ich es ihm gönnen würde, aber ich würde echt drüber lachen. Weiter geht's. Was Akira Yamaoka gemacht hat, ist eben dort mit der Gitarre Themes einzuspielen. Theme of Laura, großartiges Ding. Eins meiner Lieblingslieder auch noch, Promise aus dem Soundtrack, was ihr jetzt hier auch verlinkt sehen werdet, was ich an einem langweiligen Nachmittag nochmal einfach selber mit der Gitarre eingespielt habe. Was machst du denn an deinen Nachmittagen, ey? Das war langweilig. wie heißt nochmal das Lied? Bei dem vorletzten Kampf, das wollen wir nicht spoilern, aber wo man... Betrayal, glaube ich. Betrayal, ja, dieses düstere, unglaubliches Zeug. Also, geiles Fantasio Lied, Soundtrack, ey. Viele... kriegt direkt hier, solche Pocken. Oder könnt ihr Rain of Blood? Oder Broken Heart? Ich kenne Rain of Brass Petals, finde ich ganz gut. Ja, auch. Schon auch sehr gut. Aber so, das war das Nächste. Aber auf jeden Fall, die Geschichten, die Tracks hatten noch keine Vocals sozusagen drauf. Es waren keine gesungenen Tracks bei Silent Hill 2. Das hat sich bei Silent Hill 3 geändert und das hört ihr jetzt. Das ist von Silent Hill 3, You're Not Here. Blue sky too far. Das war Jonathan Thier aus dem Silent Hill 3 Soundtrack und das ist das Thema, zu dem wir jetzt auch hier hinkommen, Silent Hill 3. Silent Hill 3 Eckdateneimer kam hier raus im Mai 2003 für die PS2. Eine Xbox-Version hat man sich diesmal gespart, weil sich leider keiner gekauft hat auf der Xbox damals, Teil 2. Aber eine PC-Version... Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich kann es auch absolut nicht verstehen. Diese dummen Menschen. Echt böse, böse Menschen. PC-Version kam aber doch noch raus auf jeden Fall. Und was Silent Hill 3 gemacht hat... es hat die Sachen, die in Silent Hill 2 etabliert wurden, von wegen Technik, von wegen Look, von wegen Gameplay und so weiter und so fort mitgenommen und quasi dazu benutzt, um die Story, die in Teil 1 angefangen wurde, abzuschließen. Na, du, ganz genau. Du spielst diesmal einen weiblichen Protagonisten, das ist Heather, ein junges Schulmädchen, ja, nicht ganz junges Schulmädchen, ja. Aber mehr so, so, ja, so 16, 17, 18. Ich fand die ja auch geil, Gregor, ja. Das muss dir nicht peinlich sein. Ja, ich weiß. Du spielst auf jeden Fall einen weiblichen Protagonisten, der in einem Einkaufszentrum einpennt und als sie aufwacht, ist es, na gut, da passieren noch ein paar andere Sachen, aber als sie aufwacht, essentiell ist sie in einer anderen Parallelwelt vom Einkaufszentrum dort gelandet. Und das realisierst du wahrscheinlich nicht zuerst als erstes, aber wenn du, oh, jetzt habe ich ganz vergessen, das fängt ja gar nicht damit an, oder? No? Da war noch irgendwas mit einer Achterbahn. Also das Spiel fängt ja eigentlich damit an, dass man quasi direkt in die Horror-Action reingeworfen wird und ist natürlich am Anfang völlig überfordert, wie eigentlich oft bei Silent Hill. Und realisiert dann erst aber, dass es quasi nur ein so ein Tagtraum war. Und dann wacht und nämlich Heather, so heißt die Protagonistin, wacht halt auf und es war ein Traum und kommt langsam zu sich, will nach Hause fahren aus dem Mall. Und da geht's dann halt richtig los. Aber es war auch ein ziemlich cooler Anfang, einfach, dass du super direkt dort landest, was natürlich ein Stilmittel ist, vielleicht was man aus vielen anderen Filmen dann sagen, was man so kennt, ne? Die okay, ich sag Mission Impossible 3, wer den gesehen hat, ne? Der fängt mit einer Szene an, die erst ganz viel später stattfindet, um einfach mal hier das die Stimmung zu setzen. Ja, genau. Es war direkt mal ein Statement. Direkt mal ein Statement und dann, was war das denn jetzt? Okay, lass mal das Spiel einfach mal sehen, was dann dementsprechend passieren wird. Und das ist eine Sache, die du vielleicht eben als Kenner von dem alten Silent Hill 1 nicht sofort merkst, aber es wird relativ schnell klar, dass sich die Geschichte jetzt hier fortsetzt und Heather eigentlich jemand ist, den du aus Silent Hill 1 kennst in der einen oder anderen Form. Ja, die Story fand ich auch echt wieder, also wir haben es ja schon gesagt, Silent Hill 2 ist auf jeden Fall mein Favorit, finde ich einfach noch das geilste Spiel der Serie. Und deswegen fand ich jetzt beim dritten Teil auch die Story nicht ganz so packend, für mich persönlich jetzt. Aber trotzdem wurde Teil 1 sehr kunstvoll weitergeführt. Also es war jetzt nicht so plump, dass sie irgendwie versucht haben, da noch so die Kurve zu kriegen, sondern so im Kontext der gesamten Serie und der Story machte schon Sinn, wie das in Teil 3 weitergeht. Das ist schon ganz schön gelöst. Trant, ich glaube, du hast es mal kurz angespielt, oder? Ja, aber das wäre jetzt nichts, also ich habe jetzt nichts zur Story zu sagen. Nee, ich hätte jetzt einfach mal gefragt, erstens, wer ist die Heather? Aber ich habe es dreimal versucht zu spielen und gut, das ist jetzt ein Technik-Aspekt. Also ich hab's nicht weiter zocken können, weil die Kamera so scheiße war. Echt? Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so gewesen? Die hat total gewackelt, geruckelt, irgendwie mir ist der schlecht geworden bei und ich habe keine Motion Sickness. Also ich hab das... Bist ja auch kein Japaner. Ich habe die Tosi durch die Gänge gesteuert und es... Oh, ja, mir ist da echt ein bisschen schlecht geworden und deswegen konnte ich nur eine halbe Stunde spielen, hab's dreimal versucht und dann weggelegt. Strange, aber vielleicht ist es auch eine Sache der Gewöhnung, kann ich mir vorstellen, weil du musst ja auch mit dem Center-Button, glaube ich, arbeiten, wenn du dann Silent Hill spielst, quasi die Kamera wieder zentriert bei dir, weil du kannst nicht dieses Typische, was du gewohnt bist von anderen Spielen, mit dem rechten Stick frei nach links und rechts lenken, weil die ist irgendwie teilweise eingehakt, die Kamera. Das war jetzt nicht die Art, wie ich die Kamera steuere oder justiere, sondern einfach, wie sie sich bewegt hat, während ich mich bewegt habe. Weißt du, wie sie mir gefolgt ist? Die ist nicht smooth gerollt, sondern die ist so blöd hinter mir hergewackelt. Wobei das ja auch ein Punkt war, der sich ja eigentlich verbessert hat in Teil 3. Er hat, er hat ja, glaube ich, auch die besten Wertungen bekommen bis jetzt, ne? Teil 3? Teil 3 müsste, also wenn man das rein runterbricht, im Nachhinein hat natürlich Teil 2 wurde dann aufgestuft. Ne? Ja. Ja, das ist so ähnlich wie beispielsweise bei Tomb Raider-Teilen, die nachträglich runtergestuft werden um 30%-Punkte. Wurde Silent Hill 2 hochgepackt. Hallo, liebe Videogames. ja, wie meinen euch? Aber Silent Hill 3 hat eben... dadurch, dass es zum Ersten, wir haben ja schon angesprochen, dass die Technik bei Silent Hill 2 echt gut war. Silent Hill 3 ist das grafisch beste Spiel der Serie. Oh, das und immer noch, wenn ich es mir heutzutage angucke, das hat, obwohl es PS2 ist, in der PC-Version hat natürlich die gleichen Modelle, aber die Charaktermodelle sind die besten, die ich bisher, also teilweise siehst du in den aktuellen Silent Hills, Silent Hill Homecoming für PS3 und Xbox, hat nicht so gute Charaktermodelle wie Silent Hill 3. Ja, das war, stimmt. Die haben auch so Hautunregelmäßigkeiten gehabt. Ja, also das passt über die Länge. Aber es war einfach... Das sah und sieht immer noch geil aus. Ja, alleine dieser... also du bist Heather, das Schulmädchen, eigentlich schon echt gut designt und auch nicht... Du magst das Wort Schulmädchen, ne? Ja, natürlich. Mhm. Ja, ich weiß. Ja, stimmt, ja, ja, erzähl mal was über die, wie passen die in die Serie? Passen die in die Serie? Also ich habe es ja schon angesprochen, um da jetzt nicht wieder jetzt das große Spoiler-Warning rauszutun. Aber sie ist ein Charakter, der aus Silent Hill 1 bekannt ist, und du musst dir vorstellen, es sind ungefähr, wie alt ist Heather? 17, 18 Jahre? Sagen wir es mal, 17, 18 Jahre seit Teil 1 vergangen. Wenn du Silent Hill 1 durchgespielt hast, dann passiert ein Ereignis am Ende, das quasi direkt in Silent Hill 3 reinführt. Es sind natürlich da mal 16, 17 Jahre dann später, und du triffst den Hauptprotagonisten, du triffst den Protagonisten quasi wieder aus dem ersten Teil, Harry Mason, mit dem du da alles erlebt hast. Der ist in Teil 3, sagen wir es mal, der Vater von Heather. Aha, mehr okay. Brauchst du nicht zu wissen. Gut. No? Also genau, Heather ist eine sehr wichtige Figur, die man aus der Silent Hill Mythologie schon kennt. Aber genau. Weder sie noch der Spieler wissen das am Anfang. Das genau, wird das erst im Laufe der Story klar, wer das wirklich ist. Und also sie ist da genauso überrascht wie der Spieler. Genau, es ist umso cooler für die Leute, die Teil 1 gespielt haben, weil dann verstehst du diese Wendungen und Bindungen und so weiter, die unterhalb der Charaktere dann bestehen, ja. Weil es war schon eine relativ schwierige Geschichte, dem zu folgen. Ne? Und ist ganz cool, dass es jetzt hier aufgelöst ist. Es funktioniert aber auch eigentlich, auch wenn du nicht den ersten Teil gespielt hast, das weil stimmt. Es an sich auch eine interessante Story ist, die dann nochmal quasi aufgeführt wird. Also du hast dort wieder das ganze Okkulte, was im ersten Teil so präsent war innerhalb des Spieles, das war im zweiten Teil eher weniger da. Du hattest so okkulte Elemente im zweiten, aber es stand nicht so im Mittelpunkt, von wegen Teufel und Gott und dies und jenes und alles. Das stimmt, der zweite Teil war eine sehr eine Reise so in die Gedankenwelt des Protagonisten. In die Gedankenwelt dann genau. Dort rein. Und Teil 1 und 3, da geht es wirklich um den eigentlich Mythos von Silent Hill und was dahinter steckt und eben und diesen ganzen Scheiß. Dieser ganze Schwachsinn, also die Story, nett gewesen, natürlich nach diesem Meisterwerk, was quasi mit Teil 2 abgefeiert wurde, nicht ganz so stark. Nö, fand ich auch. Also meinte ich ja schon, ja. Na? Schon alles gut und nett und kann man sich nicht beschweren, aber... Von der technischen und Gameplay-Seite eben voll solide, alles das, was in Teil 2 angefangen hat, inklusive des wählbaren Schwierigkeits- und Rätselgrades, wie das funktioniert, auch hier weitergeführt und konnte man sich, also mit der Kamera habe ich das jetzt nicht so gespürt, aber ich konnte mich eigentlich jetzt nicht beschweren, was dort angeht. Ja. Was ich bei Teil 3 dann gespürt habe, waren aber schon irgendwie die ersten Abnutzungserscheinungen, fand ich persönlich. Ja, ging mir ähnlich. Also mich hat der dritte Teil auch ein bisschen enttäuscht. Also technisch hast du ja auch schon angesprochen, so grafisch war der absolute Hammer, war ich sehr beeindruckt. Aber die Story hat mich jetzt nicht in vollem Umfang gepackt. Und was das Gameplay angeht, genau wie du meintest, so langsam... Also auch die Kämpfe, das hat alles schon funktioniert, aber man merkte so allmählich, es wurde ein bisschen behäbig und da hätte man so langsam wie neue Impulse hätte. Genau, wo du gedacht hättest, okay, die haben die Formel perfektioniert mit dem zweiten Teil. Das war so das, was zum Beispiel Resident Evil 4 so gut gemacht hat. Ne? Da hat es natürlich einen Tacken später gedauert, aber wenn Resident Evil 4, wie es vorher mal geplant war, quasi das Neue in HD-Grafik für damalige Zeit gewesen wäre, vom gleichen Gameplay her, dann hätte es nicht den Effekt gehabt, dass sich heute alle noch Hals über Kopf dann überschlagen, wenn sie über Spiel reden. Resident Evil 4, wie toll war das? Und das wäre vielleicht hier an der Stelle, auch wenn es natürlich der dritte Teil sich jetzt nicht nach so viel anhört, aber da wäre vielleicht schon mal ein kleiner Umbruch nötig gewesen. Und der war eben nicht da. Und das war so, been there, done that, quasi. Ja, das war alles, das sah super aus, hat sich gut gespielt. Auch die Story hat ja gut reingepasst und so. Also von daher, richtige Kritikpunkte in dem Sinne, so wirklich schwerwiegendes gab es dann nicht. Aber dadurch wurde es auch so ein bisschen, ja, ich sag mal so glatt poliert. Glatt. Ein bisschen rundgelutscht. Genau, das also war alles toll, aber mitgerissen hat eigentlich nicht. Der Effekt, das hat man ja als wir geredet haben über Silent Hill 1 und Silent Hill 2, wie Silent Hill 1 uns damals überrascht hat mit den Eigenständigkeiten, die da drin sind, und Teil 2, wie es das perfektioniert hat. Teil 3 ist eben, du guckst den Film zum dritten Mal. Ne? So ein bisschen, ja. Aber dafür, also Heather, der Charakter hat mir sehr gefallen. Heather ist ein super Charakter. Was auch. Ja später dann so charaktermäßig hat die Serie so ein bisschen nachgelassen. Und da fand ich Heather noch eine coole, geil. Starke ja, Figur. Also Heather ist auch also, einer meiner, also zusammen mit James eben von den Protagonisten her, einer der interessantesten und am besten umgesetzten Protagonisten. Auch sehr schönes Voice Acting. Dieses Mal wieder beim Teil 2 auch schon ganz gut. Bei Teil 3 noch einen Tacken besser, fand ich. Was ich auch ganz besonders herausstellen muss, also von all den Yamaoka-Soundtracks, über die ich mich hier ausgelassen habe, Silent Hill 3 ist mein Lieblings-Soundtrack von allen zusammen, weil dort ist zum ersten Mal mit reingekommen zu den Themes, die Yamaoka gemacht hat, die Gitarren gespielten Themes, ist auch Gesang mit dazu gekommen. Einerseits hat sich die amerikanische Synchronsprecherin und Musikerin Mary Elizabeth McGlynn, heißt die, ist bekannt aus den USA für... Ja, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Aber die hat sich quasi... Mein nächstes Tattoo. Die hat sich quasi Yamaoka ausgesucht, um seine Musik zu vertonen, und die waren echt klasse, die Lieder, die dort rein... You're Not Here haben wir gehört am Anfang des Intros, auch ein sehr schönes Lied, I Want Love, mit einem Remix, ja, Letter from the Lost Days, einer meiner persönlichen Lieblingsstücke, was ich dann auch nochmal in einem Musikvideo hier verwurstet habe. Den Link seht ihr wahrscheinlich jetzt auf der gman.de-Seite, aber das habe ich nochmal zu einem Musikvideo versucht, was auch ein fantastischer Track einfach ist. Und zwischendurch, zwischen den gesungenen Tracks auch die beste Ambient-Musik und so weiter, also sowas Rain of Brass Petals, habe ich, glaube ich, kurz angesprochen. Jetzt, mir fallen die anderen Namen jetzt auch nicht mehr alle ein, aber ich habe den Soundtrack, glaube ich, mindestens 50, 60, 70 Mal durchgehört bisher, und ist eigentlich irgendwas, was ich immer wieder hören kann. Ne? Ja, das ist echt witzig, weil ich den am schwächsten finde. Echt, wirklich? Ja. Ich finde also so natürlich gut. Immer noch sehr, sehr gut. Also wirklich Spitzen-Soundtrack, aber im Vergleich so gegenübergestellt also den anderen, finde ich den irgendwie noch am schwächsten. Also er ist, also die Lieder, die du genannt hast, die sind alle geil, super spitzenmäßige Lieder, aber die anderen, also auf dem ist mir so ein bisschen zu viel Leerlauf. Du hattest zwischendurch auch, was vorher nicht da war, ein bisschen so Sprechpassagen im Soundtrack selber, wenn du den Soundtrack separat hörst, wo du auf einmal ein Charakter, Claudia heißt du dort im Spiel, Claudia einfach hast, der dann... Wer so heißt, ist schon cool. Ja, so heißt, kann nur guter Mensch sein. Absolut. Also das ist, glaube ich, auch eine persönliche Geschichte. Ich glaube, du musst dich unter eines von deinen 5, 6 Lieblingskindern dort entscheiden. Und das wäre der Soundtrack, der bei mir am meisten hängen geblieben ist. Im Gesamtkonzept. Es gibt Spitzen, die dann mehr rausgehen bei den anderen Soundtracks, aber so vom Gesamt kann ich den am besten durchhören. Na gut. Eine coole Geschichte, also für die Leute, die vielleicht mal im Internet mal drüber gestolpert sind, das fand ich auch ziemlich geil. Jemand hat sich, also eine liebe Seele aus dem Internet, hat sich mal hingesetzt und Silent Hill 3 als DVD-Film neu geschnitten. Der hat sich hingesetzt und Silent Hill 3 am PC durchgespielt, mit Fraps aufgenommen und mit dem PC, wo auch alles gut aussah, und hat sich hingesetzt und quasi eine 2,5 bis 3 Stunden Story-DVD-Version mit Menüs, mit Kapiteln, mit so geschnitten, dass du, dass es Sinn macht mit den Cutscenes, mit den Übergängen, mit den Kämpfen und so weiter, damit du mitbekommst, dass deine Story, und du kannst dir das quasi als Film angucken. Das wäre doch was für dich dran. Das wäre was, ja. Musst du nicht selber zocken. Ich bring die wird nicht schlecht von der Kamera. Gut, aber Story des dritten Teils bringt mir wenig, wenn ich die Story vom ersten nicht kenne. Du brauchst es nicht unbedingt. Also es ist wie so ein also Speedrun ist immer dann beschissen, weil dort werden alle Cutscenes weggeklickt und du siehst immer nur die Action, die dabei ist. Hier, das konzentriert sich auf die Story. Ne? Plus alle Zusatzabspende, plus Bonusvideos und so weiter. Ich bringe sie dir gerne mal mit. Ne? Also man rafft das auch, wenn man den ersten Mal nicht gespielt hat. Es. Natürlich so die ganzen Insider-Gags und so, versteht man nicht unbedingt, aber man weiß schon, was da jetzt passiert ist. Aber das hätte ich mir auch von viel mehr anderen Spielen gewünscht, da brauche ich die nicht mal wieder spielen. Ne? Und der Vorteil war, ich habe immer Material von Silent Hill 3, wenn ich es mal brauche, ohne dorthin zu zocken. Und wir alle brauchen ja gelegentlich mal Material von Silent Hill 3. Kurz, bevor wir weitergehen, Magic Moments fand ich auch so schön bei den letzten Spielen. Ich sag erstmal ein Magic Moment von mir, mal sehen, ob Wolf dann vielleicht auch noch einer einfällt. Meiner war ich bin schon ganz aufgeregt. Das Horrorhaus auf dem Vergnügungspark. Wir haben den Vergnügungspark angesprochen, wo sich Heller am Anfang befindet. Dort, wenn du dann dort bist, dort befindet sich quasi ein Spukhaus. Und es ist ein richtiges Spukhaus, ne? Also wie du dir so ein Spukhaus vorstellen würdest auf einem Vergnügungspark. Themepark-mäßig. Themepark, wenn man die Geisterbahn gebaut hat. Eine Geisterbahn, du stellst dich irgendwo in die Ecke und dann kommt ein Sprecher aus von dem Tape, der sagt, hier in diesem Wohnzimmer, wo sie gerade daneben stehen, hat ein Typ seine Familie umgebracht und da fällt auf einmal so eine Puppe an einem Sack runter, die dann uns schreit. Also so ein richtiges Gruselkasten. So ganz schlechte Schockeffekte. Ja, genau. Was einfach in dem Kontext, du kommst aus so einem wirklich spielbaren Albtraum in das Zeug dorthin und es will dich dann, es wirkt schon fast komisch, ne, dass ja. Dort oh, es wirkt mit dieser Decke, genau, mit den Stacheln, genau, die Stacheln kommen, die in der letzten Sekunde noch abgestoppt wird. Also so typische Jahrmarkt-Tricks, darüber lache ich doch eigentlich, ne? Aber in dem Kontext hat es super funktioniert, weil einerseits du kommst natürlich aus einer viel heftigeren Welt dorthin, aber andererseits ist es immer noch ein Spukhaus in Silent Hill. Ne? Und Spukhäuser, Allgemeinhäuser in Silent Hill sind vielleicht anders, als man denken kann. Also wer weiß, was dort passiert. Und das fand ich irgendwie so einen coolen Meta-Moment irgendwie fast schon, wo du nicht direkt weißt, was du erwarten kannst und der also überraschend und ganz cool kam. Ja, also das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ansonsten hatte das Spiel für mich jetzt nicht so starke Magic Moments. Also ich fand das Finale ziemlich cool. Mhm. Die letzte Cutscene vom Finale, es war so ein bisschen, es hatte so eine gewisse Dramatik, es war so ein bisschen episch und allein durch die Größe des Bossgegners war das schon ziemlich brachial und auch schön eklig. Ich sag nur von wegen hier. Oh, ja. Wir werfen einfach mal gut gelaunt in den Raum Fötus. Ja. Ne, wie so ein abgetriebener Fötus. Ja, schluckt man einfach nochmal runter. Ja, wir hatten welche schon lange nicht mehr. Ey, das ist im Spiel. Du brauchst nicht gucken, Pepper. Bitte, und was meinst du, was du isst, wenn du Nummer 84 süß-sauer bestellst? Ja. Ich sag nur beim nächsten Mal, wenn der Asiamann klingelt. Ja, dann sagst du bitte noch. Da würde ich auch mal reinschauen. Noch mal 10 Minuten in die Pfanne, der ist noch nicht gut durch. Ja, also das fand ich ziemlich cool. Und Valtiel, den Charakter, den fand ich auch sehr cool. Mhm. Das war ja dieser, Beschützer kann man es eigentlich nicht wirklich nennen. Mhm. Er war quasi so eine Art irgendwie so Torwächter in Silent Hill und hat irgendwie immer über Heather, deine Spielfigur, immer gewacht. Also wenn du gestorben bist, sah man auch gelegentlich so eine Cutscene, wie dieser Valtiel die tote Heather dann so zurückzieht, quasi zum letzten. Wie heißt der Wald hier? Valtiel. Oder wie spricht man das aus? Valtiel, irgendwie sowas. Valtiel? Also das sind sehr lateinische Begriffe teilweise. Valtiel. Durch die ganzen okkulten Sachen, die dort drin sind, hast du viele lateinische Namen. Müssen wir nochmal gucken, wie der heißt. Aber essentiell war auch ein cooles Ding. Und er hat auch irgendwie, sein Kopf hat immer so ganz wüst hin und her gezuckt. Und das war schon ein cooler Typ auf jeden Fall. Was mir noch eingefallen ist, ich sag nur das riesige Gesicht. Mehr, glaube ich, brauche ich nicht mehr sagen, oder? Ja, das war mal bei Teil 4. War es bei Teil 4? Ja. So, da haben wir ihn. Oh, fuck. Da haben wir ihn. Ja, der Gregor. Ja. Aber weißt du, warum ich das gemacht habe? 11 Seiten Notizen? Ja, damit haben wir gleich den Übergang nachher. Ja. Nachher? Jetzt den Übergang. Jetzt. Auf Teil 4, also Teil 4. Wir werden gleich nochmal ein bisschen Musik einspielen. Akira Yamaoka, hatten wir ja angesprochen, macht die Musik. Ab Silent Hill 3 war Akira Yamaoka nicht nur der Komponist und Sounddesigner der Serie, sondern auch der Produzent. Er ist quasi... Hat sich hochgeärgert. Also er hat auch quasi dann das Sagen gehabt, wie was im Spiel dort funktionieren will. Und einer der Gründe dafür war, dass parallel zu Silent Hill 3 wurde ein weiteres Spiel von Team Silent, so nannte man intern das Silent Hill Entwicklungsteam, die erst klingt wie so eine besondere Einsatztruppe. Ich wäre auch gerne bei Team Silent. Wie cool ist das denn? Mit so Pyramid Head Abzeichen und so weiter. Ja, ich kann dir leider nicht sagen, was ich mache, sonst müsste ich dich töten. Aber okay. die haben parallel zu Silent Hill 2, Silent Hill 3 ein weiteres Spiel entwickelt, ein weiteres Horror-Adventure. Das sollte Room 302 sollte es heißen. Und irgendwann haben die dann gemerkt, ja, ich glaube, wir können das nicht so gut verkaufen, lass mal Silent Hill 4 draus machen. Mhm. Und das ist dann, was daraus entstanden ist. Und bevor wir darauf zu sprechen sind, hört ihr jetzt, ich glaube, auch wieder einen meiner Lieblingstracks, Room of Angel aus dem Silent Hill 4 Soundtrack. Thank you. das war Room of Angel. Ich glaube in der Kurzversion, weil die vollen 7 Minuten wollte ich jetzt nicht ausspielen lassen. Aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich. So ein unglaublich gutes Ding. Aber Silent Hill... Das höre ich so oft. Silent Hill... Ja, danke sehr. Silent Hill 4, wie schon... Silent Hill 4, wie schon angesprochen, es sollte mal ein anderes Spiel sein. Also Room 302. Und jetzt hieß es dementsprechend Silent Hill 4 The Room, der Raum, kam heraus im September 2004 für PS2, Xbox und PC. Und kam also, wenn man aufs Datum genau guckt, auch nur nicht mal ein knappes Jahr nach Silent Hill 3 raus, was ja relativ fix ist. Daran merkt man, dass es eben parallel gemacht wurde. Schon gutes Zeichen. Und dadurch eben, dass jetzt quasi das B-Team, kann man schon fast sagen, dran saß und es auch als anderes Spiel gedacht hat, war es auf einmal ein komplett anderes Spielerlebnis. Ne? Silent Hill 4. Ja. Leider. Also erzählt gleich mal was, wieso das The Room hieß. Also ich fand die Idee, die dahinter steckt, die klang zumindest ganz interessant. Die Grundidee ist fantastisch. Immer noch, finde ich immer noch. Also Grundidee ist eben, du bist ein mit drei, also Anfang 30er ein Fotograf. Ich glaube, wie heißt er nochmal? Henry Townsend. Der lebt in der Stadt South Ashfield und kann quasi seit ein paar Tagen nicht mehr aus seiner Wohnung raus. Cool. Also er ist dran, das kennst du. Cool. Nee, aber klingt schon cool. Aber es ist schon also alleine die Vorstellung, normalerweise ist was ich da eben den am Anfang, als ich es gespielt habe, damals so ultra gruselig fand, speziell für den Anfang, was sich später leider gelegt hat, war der Effekt eben, dass eigentlich ist dein Zuhause, deine Wohnung, dein Zimmer oder sonst was, ist der Ort, an dem du dich sicher fühlst. Das ist ja eigentlich das Geilste, ja, wenn dich da dann ins Grauen packt, dann genau. Dann hast du keinen Zufluchtsort mehr. Fand ich auch bei The Crutch 1 so geil. Weißt du, als die Tussi nach Hause geht und dann auf einmal guckt sie unter ihrer Bettdecke und dann ist dann... The Crutch war scheiße, John war geil. Ja. Mir, auch egal, aber mir geht's halt um die Bettdecke. Ich meine, jeder verkriecht sich unter der Bettdecke, wenn er in Sicherheit sein will, aber nein. Ja, also, das ging dann irgendwann nicht mehr. Das war der Teil, wo ich dann am Anfang dachte, egal, genau das ist es, was ich vermisst habe bei Silent Hill 3, diese Idee, ne? Das, was Silent Hill dann für mich ausgemacht hat, diese Innovation, die dann dazu kommt, einfach um mich immer wieder neu zu erschrecken. Ne? Und da war die Idee einfach, dich als Protagonisten in deine Wohnung einzusperren. Es hat dich, wenn du das Spiel anfängst, es packt dich in die Ego-Perspektive, damit du dich möglichst beengt in deinen Räumlichkeiten fühlst und irgendwie dann auch, was weiß ich, du hörst irgendein Geräusch hinter dir und dich auch erst richtig umdrehen musst, ne? Dass du nicht so schnell darauf reagieren kannst. Du hast einfach keine Sicherheit dort gehabt. Die wurden alle Sicherheiten am Anfang genommen. Toll, klingt gut. Wieso kommst du denn nicht aus deinem Raum raus? Also den Grund erfährst du später, warum er dort in seinen Raum eingesperrt wurde sozusagen, oder wer dafür zuständig ist, aber was du nach ein paar Minuten Spuk oder was auch immer und herumlaufen in der Wohnung herausfindest, ist auf einmal, du hörst ein lautes Geräusch und in deinem Badezimmer ist ein riesiges Loch in der Wand und das war natürlich vorher noch nicht da. Das ist ja klar. Hätte man sich drum kümmern sollen eigentlich. Ja. Sonst wäre deine Kotage weg gewesen wahrscheinlich. Ja. Oh, Wolf. Und ich stelle mir schon die Wohnungsbesichtigung vor. Oh, das ist aber ein schönes Loch dort in der Wand. Ja, es gehört dazu, wir bauen gerade an. Nee, das muss so. Das muss so sein, ja. Ja, nee, also von der Idee her und auch das mit dem Raum, alles sehr gut. Aber letztendlich, sagen wir mal, die bittere Wahrheit, mal Titten auf den Tisch, das war kein sehr gutes Spiel. Ja, es ist leider, um es auch zusammenzufassen. Ich habe es gestern nochmal gespielt. Also gestern nochmal durchgezockt. Nein, ich hatte es damals seinerzeit nur kurz angefangen, weil mich das seit einiger Zeit auch nicht mehr weiter motiviert hat. Also über die Gründe werden wir jetzt noch zu sprechen kommen, aber ich wollte es mir nochmal angucken, weil es der Silent Hill Teil ist, der mir am wenigsten präsent ist. Ja. Und ich habe gestern so 2-3 Stündchen gespielt bei dem Ding und ich habe schon gesehen, es ist der, ja, sagen wir es umher, der schlechteste Silent Hill Teil. Ja, leider. Absolut. Kann man merken, System und Grafik waren kacke, was? Grafik war eigentlich schon schön. Also nichts Weltbewegendes, aber es sah irgendwie schon echt nett aus. Aber das genau, Kampfsystem. Das war doch einfach nur grau, das Spiel. Silent Hill ist halt, Silent Hill. Also das sieht natürlich jetzt nicht aus. Und es wechselt von den Locations vor allem später her. Also du hast auch unterschiedliche Geschichten. Ja, das stimmt. Also da wurde auch mal ein bisschen heller. Und genau, so. Das genau. Das sah nicht immer alles nur grau aus. Aber, das stimmte alles hinten und vorne nicht. Man merkte einfach, dass es kein Silent Hill Spiel war eigentlich. Also, genau. Die haben Sachen, zum Beispiel das Kampfsystem, weil du gerade meinst, das war, glaube ich, der Teil, in dem du das erste Mal die Stärke des Schlages bestimmen konntest, wenn du einen Knopf gedrückt hältst. Weißt du, das sind so Sachen, sowas ist nie cool. Das hat noch nie in Videospielen funktioniert. Irgendwie einen harten Schlag auszulösen, indem du 5 Sekunden diesen Schlag erst aufpowerst. Das war auch tapsig, das hat nicht gut funktioniert, das hat mir überhaupt nicht gefallen. So Sachen, dass du das erste Mal ein begrenztes Inventar hast. Ja. Das und du musst ja dann, also du reist ja quasi von deinem Raum, der am Anfang ja noch dein Rückzugspunkt ist, reist du ja immer diese ganzen verschiedenen Welten innerhalb der Story. Also verschiedene Locations. Dieses Loch, was im Badezimmer dort ist. Du befindest dich zwar in der Stadt South Ashfield, aber sobald du durchs Loch gehst, landest du in Silent Hill. Genau. Ne? Auch wenn die physisch kilometerweit weg ist und du merkst innerhalb des Spiels, also was die Gründe dafür sind und so weiter fort, werden dir innerhalb des Spiels erklärt. Ja. Aber essentiell musst du dir dann vorstellen, die Safe-Punkte, die du früher gehabt hast, bei den Silent Hills, so ein Safe-Raum, wo du reingehst, der Safe-Raum ist essentiell immer nur ein Loch in der Wand in der Location und dann gehst du durch und dann ist der Safe-Raum deine Wohnung, wo du dich da drin bist. Dann bist du wieder in deiner Wohnung. Na? Und da musst du nämlich auch dein Inventar verwalten. Genau, in der Kiste. In der Kiste, also so Sachen irgendwie, die bei Resident Evil schon genervt haben. Entschuldigung, liebe Resident Evil-Fans, aber das war schon immer scheiße, das hat völlig genervt. Und Silent Hill hat es immer anders gemacht, clevererweise. 3 Teile lang haben die sich um das scheiß Inventar nie Sorgen gemacht. Und mit Teil 4 auf einmal fangen sie an, das schlimmste Gameplay-Element, was jeden nervt, wieder reinzunehmen. Vor allem, weil begrenztes Inventar. Genau. Wie ätzend ist das denn? Vor allem, was ich denen ja hoch ankreide, ist die Tatsache, dass es wenigstens sinnvoller verbaut wurde als bei Resident Evil, wo du in dem einen Raum in einem Haus in irgendwas in die Kiste packst und das aus einer anderen Kiste später wieder rausholst, was am anderen Ende des Gebäudes dann da ist. Ist unlogisch, aber ist so, anders wäre es, glaube ich, noch ätzender gewesen. Na, das haben wir jetzt bei Silent Hill 4 dann. Ja, genau. Okay. Also bei Resident Evil wäre schon scheiße. Resident Evil hat's, und bei ja, natürlich Hill. Dafür, dass sie diesen ganzen Inventory-Begrenzscheiß reingetan haben, trotzdem dieses unlogische Element. Bei Silent Hill 4 macht es logisch, da du ja durch Dimensionen quasi immer wieder zu deiner gleichen Location, du hast deine Kiste eben zu Hause, dort, wo du alles hin und ablegen kannst, hin und her reist, aber insbesondere bei den Gegnern, was nochmal mit dazu kam, du hattest das erste Mal jetzt, was mich so abgefuckt hat gestern, unkillbare Gegner. Da sind Geister durchgeflogen. Ja, du musstest, geil. Also jeder haben. Das Allerschlimmste. Also normalerweise, wenn du Monster in Silent Hill erledigt hast, die dann lagen auf dem Boden rum, du konntest dann quasi nochmal rauftreten, ähnlich wie bei Resident Evil. Aber dann war auch Ruhe. Dann war auch Ruhe, die lagen auch dort, aber du hast gewusst, das habe ich jetzt hier fertig gemacht, es sei denn, da hat die Story irgendwas gemacht und du musst dann nochmal durch. Ja. Aber bei Silent Hill 4, du hast die normalen Gegner wie mutierte Hunde oder fliegende Wespen oder sowas, was du rumst. Aber dazu noch Geister, die dann aus den Wänden auftauchen und sobald du in der Nähe bist, dir schon Energie abziehen und die kannst du nicht töten. Du kannst sie kurzzeitig fesseln. Du hast, glaube ich, irgendwie ein Item, womit du einmal festhalten kannst. Diese Schwerter. Mit diesen Schwertern kannst du die quasi auf den Boden festnageln und dann stehen die auch nicht mehr auf. Aber sonst kannst du die zwar kurzzeitig besiegen, aber die kommen halt immer wieder. Ja. Also die verfolgen dich. Genau, durch Wände, durch alles, sind immer hinter dir her und ziehen dir halt, wie du schon gesagt hast, sobald du ihnen zu nahe kommst, fangen die an, die Energie abzuziehen. Also du kannst sie nicht töten und sie schaden dir schon nur, wenn du in ihrer Nähe bist. Das ist, ging mir das aufs Ei, ey. Das war so ätzend. Das fand ich das Allerschlimmste, diese bekloppten Gegner. Check ich nicht, wie man auf sowas kommt, weißt du? Ja, das rafft eben, jeder Vollidiot, dass sowas keinen Spaß macht. Weißt du, das in Verbindung mit so Escort-Missionen, beschützten Charakter. Und die, von denen kamen ja auch noch einige. Am besten schwimmen dazu. Aber, also Zeitlimit. Genau. Eine Escort-Geister-Eislevel, unter Wasser, Ocarina of Time. Also manchmal dachte ich echt, die haben sich wirklich alle Features rausgesucht, die zu Recht langsam aussterben. Aber für Silent Hill 4 haben sie nochmal ausgebuddelt und aus irgendwelchen Gründen mussten sie es wieder reinnehmen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Grund dafür ist. Vielleicht wäre es ja ein besseres Spiel geworden, wenn sie Silent Hill quasi nicht draufgezogen hätten. Aber andererseits, wenn sie Silent Hill 4 richtig angefangen hätten und nicht so ein Konstrukt genommen hätten, was vielleicht in einem Kontext von einem anderen Spiel gut funktioniert hätte. Ja. Aber das ist, wenn du es Silent Hill nennst, natürlich haben die Leute gewisse Erwartungen, dass es so spielt. Überraschung und cooles Setup und sowas, das ist ja vorhanden schon mal, aber wenn das Gameplay einfach so umgestrickt wird, nur damit einfach mal was anderes ist und es dann beschissener ist, dann bringt das auch nicht viel weiter. Wenn es wenigstens sinnvolle Neuerung gewesen wäre, hätten auch alle Fans geschrien, das ist ja nicht mal Silent Hill, aber es hätte vielleicht trotzdem weitaus mehr Spaß gemacht. Aber sie haben es umgestrickt und dann auch noch schlechte Features genommen, die sie unbedingt reinnehmen mussten. Also, da muss ich sagen, Freunde, das war nix. Genau, was man vor allem, man hat es ja nicht nur am Gameplay, sondern auch an der Story selber gemerkt, die ja, wo du auch merkst, die wurde umgeschrieben, um sie auf Silent Hill dann zu beziehen, was im Grunde bei, also das Grundkonzept von der Silent Hill 4 Story ist eine Serienkiller-Geschichte. Ja. Ne? Die natürlich über Mystery, Okkultismus und Dimensionssprünge und so weiter natürlich nochmal einen gewissen Twist bekommt, also nicht so ein Crime-Drama, was dort abläuft, aber wo du merkst, dass du siehst, okay, jetzt brauchen wir eine Referenz zu Silent Hill, lass uns mal die Örtlichkeit dorthin packen oder lass uns da nochmal, dadurch, dass wir die andere Dimension aus Silent Hill verleben, dann geht er mal dort an dem See vorbei, den du aus Teil 2 kennst. Ja, also genau. Alles so am Rande mal zusammengetan. Du, Serienkiller dort im Spiel, das erfährst du auch recht früh, da ist Walter Sullivan, ich glaube, da ist spoilere ich noch nicht so viel damit, das ist ein Name, den du schon in Silent Hill 2 liest, in einem der Dokumente, die du findest, also schon ein cooler Zusammenhang, der dort hergestellt wurde, aber bis auf das hier könnte es auch ein komplett anderes Spiel sein. Nettes Spiel, aber keins, was ich jetzt unbedingt spielen musste und auch um die Story zu erfahren. Nö, also das war auch wirklich eins der ganz wenigen Spiele, die ich dann irgendwann so beim letzten Drittel, habe ich nämlich genau das getan, was ich eigentlich niemals tue, nämlich mir eine Komplettlösung geschnappt, weil mich das so genervt hat, als man nämlich eine von diesen Escort-Missionen am Ende muss man auf jemanden aufpassen. Ja. Und das hat mich schon so genervt und ich wollte mich da nicht groß mit aufhalten, habe einfach nachgeguckt, wie man da am besten durchkommt. Ich wollte nur kurz das Ende sehen und dann war es irgendwie auch wieder gut. Also es war, das war spätestens das Zeichen für mich, also wenn ich mir wirklich eine Lösung nehme, weil ich einfach nur kurz jetzt durchrennen will, dann ist das schon kein gutes Spiel. Also mir hat es echt nicht gefallen. War nicht so. Und ich meine, die essentiellen nach vier Teilen hört sich ja eigentlich auch noch relativ wenig an, aber Silent Hill 4 war ja fast schon das Ende der Serie. Also es wäre das Ende der Serie gekommen, weil es einfach einerseits kritisch, also von bei den Kritikern und bei den Spieletestern und so weiter nicht gut angekommen ist, bei den Spielern nicht gut angekommen ist und meist reicht ja auch wirklich nur ein Spiel, was so nach unten ausreißt und schon hast du dein Franchise gekillt sozusagen. Ja. Na, also es ist jetzt kein beschissenes Spiel. Es ist nicht grottenschlecht, es ist für ein Silent Hill beschissen. No? Das stimmt. No? Also wenn man die Teile davor gespielt und geliebt hat, dann ist das schon echt eine herbe Enttäuschung. Das ist auf jeden Fall was Heftiges. Man hat es auch vor allem dann gemerkt, innerhalb Team Silent, wie wir so schön genannt haben, unser Sondereinsatzkommando, ist quasi auch nach diesem Teil zerbrochen. No? Nach der Entwickler damals von Silent Hill 1 und bei Silent Hill 2, der nette Kerl hieß, was mein Schlauzettel sagt, Keiichiro Toyama. Natürlich. Das sind Namen wie Gedichte. Aber der war auch nicht einverstanden mit dieser Ausrichtung und hat sich dann von Team Silent getrennt und ist zu Sony gegangen und hat für die Siren-Serie gemacht. Forbidden Siren. Auch nicht super? Auch nicht super, aber mal kurz darauf anzusprechen zu kommen. Also Forbidden Siren war quasi eine neue Art wieder von Horror Adventures und quasi, als ich es damals gespielt habe, das kam auch irgendwie 2004, 2005 raus, ein bisschen so, das war wieder so eine Idee, die hätte vielleicht im Silent Hill nicht schlecht getan. Na, gerade im ersten Teil, das hat auch noch viele Macken. Im ersten Teil hat es noch Macken, aber die Idee dahinter war schon ziemlich cool. Die Idee dahinter war eben, dass du diesen Effekt, den du bei Silent Hill hast, dass du eigentlich ein Normalo bist und ein hilfloser, nicht fast hilfloser, du kannst ja Waffen benutzen bei Silent Hill und die Monster besiegen, aber in Siren warst du quasi fast komplett hilflos. Du hast wirklich Normalos, alte Leute, Kinder und solches Zeug gespielt und du warst auf einer Insel voller... Also ein Zeug. Und du warst auf einer Insel mit herumlaufenden Zombies oder irgendwelchen anderen komischen Monstern, die dort... Chibitos. Und du musstest dich quasi wirklich verstecken und fast schon stealth-mäßig die Dinger spielen, inklusive so einer coolen Split-Ansicht, wo auf einmal du die Sicht aus den Augen des Verfolgers gesehen hast und guckt hast, oh, guck da meinen Arm noch raus, schnell verstecken, und damit er mich dort nicht erkennt. Und der ist eben von Team Silent weggegangen, weil er die Serie dort etabliert hat. Die ist auch noch übrigens später nochmal letztes Jahr als PS3-Remake, also sehr gutes PS3-Remake, nochmal zurückgekommen. Also Lohnt sich auf jeden Fall. Also wer so ein bisschen auf den Silent Hill-Style steht, Siren ist mal echt ein Blick wert. Ich muss sagen, ich mag diese Verstecksachen nicht. Ich mag lieber, ich möchte kämpfen können. Ich finde es irgendwie blöd, wenn man sich in einem Spiel verstecken muss, weil dann ist man voll auf die KI angewiesen von den Gegnern. Weißt du, verstecke ich mich jetzt richtig? Entdeckt mich die KI oder entdeckt sie mich doch? Sowas finde ich scheiße. Ja, ich habe eigentlich Bock drauf, dass ich die Viecher platt machen kann, dann sind sie weg. Ja, das ist aber auch der also du bist dann nicht geeignet. du bist nicht geeignet für das Spiel daneben, ne? Also das Ding. Ja, macht ja nichts. Also bei Siren hat es mich auch genervt. Du musst schon ein spezieller Typus sein, um dich darauf einzulassen. Ne? Man muss sich wirklich darauf einlassen. Aber um da die Brücke auf den nächsten Part zu schlagen, von Siren gab es Anfang 2006 einen Kinofilm, der in Japan nur rausgekommen ist. Den habe ich mir zuletzt angeguckt, der ist scheiße. Überraschung. Eine Videospielverfilmung, die nicht gut ist? Ja, aber Gott, die Überraschung dafür verglichen, wie scheiße Silent Hill 4 war und umso ein bisschen besser Siren war. Der Siren-Film war scheiße, aber der Silent Hill-Film, der dann Anfang 2006 rausgekommen ist, der war... Ja. Ich fand den ja geil. Ich fand den auch nicht schlecht. Ja, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, aber ihr hört jetzt erstmal eine Überleitung Musik von Silent Hill Film Soundtrack, der teilweise aus Musiken bestand der letzten Teile. Ihr hört jetzt Promise von Silent Hill 2. Musik So, das war Promise aus dem Silent Hill 2/ Silent Hill The Movie Soundtrack. Im April 2006 hierzulande in die Kinos gekommen. Ein Film, den ich mit viel Spannung damals erwartet habe, bei dem ich auch, glaube ich, am ersten Tag sogar direkt im Kino dann dort gewesen bin. Jawohl. War Pflicht. Das war Pflicht, natürlich. Ja, absolut. Also besonders im Vorfeld kann ich mich sehr gut eben daran erinnern, dass Silent Hill war eben eine Serie, die mir speziell viel bedeutet hat, durch Teil 1, durch Teil 2, durch Teil 3 und so weiter, was man gespielt hat. Und Videogame-Filme tendieren, sagen wir es mal ganz dezent, nicht so gut zu sein des Öfteren. No? Ja, meistens sind die scheiße. Ja, man sagte eigentlich auch immer noch lange Zeit, es gibt noch keinen Videogame-Film, der so richtig gut ist. No? Auf was für Spielen basiert denn der Film? Kommen wir gleich nochmal dazu. Silent Hill 1, es basiert quasi auf Silent Hill 1, auf der Geschichte, die aber adaptiert wurde für den Film. Sagen wir mal, also du spielst Elemente ja, du von spielst Silent ja den Harry 2. Mason nicht, sondern... Nein, du spielst Rose. Rose. Heißt sie, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie den Nachnamen dementsprechend ja, hatte. Ja, heißt okay. Rose de Silva, Rose de Silva, da Silva, ja. Rose de Silva. Für den Silent Hill Film haben sich Konami und... ich weiß jetzt nicht, welches Filmstudio jetzt dahinter stand, aber die haben sich den französischen Regisseur Christoph Gans dazu geholt, der früher zum Beispiel Pack der Wölfe gedreht hat oder Crying Freeman, wer die Geschichte noch kennt, und der entsprechend in dem Genre so Filme mit fantastischen Elementen und sowas schon Erfahrung hat. Und der Vorteil war, dass er auch ein absoluter Silent Hill Fanboy ist, auf der einen Hinsicht, und sogar die Spiele guter Mann. Und sogar auch die Spiele mal selber gezockt hat. Und was er dann sich quasi für den Film vorgestellt hat, war, die Grundgeschichte von Silent Hill einzunehmen. Also Cheryl verschwindet in Silent Hill und muss dann von ihrem Elternteil verfolgt werden. Wurde wiedergenommen, nur dieses Mal wurde eben nicht Harry Mason der Mann draus gemacht, sondern Rose de Silva, eine Frau, die ihre Tochter dann dort war. Und die Frau ist es dann, die auch verschwindet in Silent Hill. Und essentiell, was der Film eben wirklich macht, ist, die Geschehnisse von Teil 1 dort wieder zu erzählen, mit leichten Adaptionen, mit leichten Änderungen innerhalb der Story. Also bestimmte Aspekte fallen anders aus. Du hast einen neuen Subplot, der sich um den Vater von, heißt sie dort auch hier Cheryl, glaube ich, oder? Cheryl! Also ich weiß gar nicht mehr, wie das Kind, ich glaube, das Kind hatte auch einen anderen Namen, das dort in der Stadt dann verschwunden ist und wo Rose dann hinterher... Günther oder so. Günther. Günther. Die kleine Günther. Ja. Günther, 4 Jahre alt, schöne Affenschau. Günther Fitzmann. Das wäre ja. Doch edel. Nee, war auf jeden Fall echt ein sehr guter Film. Also hat mir gut gefallen. Da merkte man nämlich auch im Gegensatz zu vielen anderen Videospielverfilmungen, Dr. Uwe Boll, wir schauen in deine Richtung, oh, ja. Dass die Leute, die Silent Hill gemacht haben, auch wirklich Ahnung von der Materie hatten. Das waren echt Gamer und die hatten Bock auf das Spiel. War optisch auch ziemlich geil umgesetzt. Optisch, ich super. Denk da an die Szene irgendwie, wo wieder dieser Ascheregen auf die Stadt niederprasselt und die Sirenen gehen los und dann kommt da aus Sirenen, weiter Ferne ja. Dieser Zappelleichnam auf die Polizisten ja, zugelaufen, sie ja, fängt an zu schießen, großartig, dann kommt diese schwarze Kacke raus. Also ohnehin, also gerade das Gegnerdesign, das ist natürlich, also das war ziemlich geil. Oh, insbesondere die schwarzen Viecher mit den glühenden Augen, die kleinen Kinder. Ja. Oh. Hilfe, ey. Ich fand, da merkt man, die haben ja teilweise Tänzer genommen, die Gegner dann gespielt haben, also in die entsprechenden ja. Kostüme gepackt, aber die wollten halt Leute haben, die sich auch entsprechend so komisch, ruckartig, aber doch in so einer fließenden Bewegung genau. Ich glaub, da waren, bewegen konnten. Da waren teilweise auch eben Leute mit amputierten Gliedmaßen, die dann spezielle Rollen dort übernommen haben, weil du anders die nicht in diese Gebilde reinbekommen hättest, die Monster dort dargestellt haben. Und das ist schon wieder geil. Das sieht man einfach. Das sieht man, dass es was Spezielles ist, und das wäre auch eine Szene gewesen, die ich nochmal speziell ansprechen will. Natürlich haben sie hat Christoph Gans hier die Story von Silent Hill 1 als Grundlage genommen, aber was er gemacht hat, war, um das quasi ein bisschen aufzuplustern, sich Elemente aus allen Silent Hill Spielen genommen und dort mit aufgebaut. Also auf einmal hattest du in Silent Hill 1 auch die Krankenschwestern, wie sie in Silent Hill 2 aussahen. Auch eine sehr coole Szene. Und das war eine unglaublich geile Szene. Mhm. Ne, wo sie so schön geknackt haben. Wo die auf einmal wie so eine Art Michael Jackson Flashmob dort herumstehen und sie, ich will es nicht weiter spoilern, ne, aber großartige Szene. Im Film fand ich es ganz okay, was ich aber schade fand, dass man da vielleicht mal ein bisschen was für Teil 2 vorweggenommen hat, Pyramid Head. Ja, da muss man sagen, natürlich, der musste einfach vorkommen, alle Fans wären, glaube ich, durchgedreht, wenn der nicht aufgetaucht wäre, von daher, ich fand es auch schon cool und ich bin auch spontan aufgesprungen, habe applaudiert, als er auf dem Screen war, aber man muss auch sagen, aber wäre ich am liebsten. Ich bin im Kino schon mal aufgestanden, hab Applaus gemacht. Wo denn? Alleine. Bei Monster AG. Echt, oder was? Ja, da ist der Mike irgendwie, das war die Szene, wo das Baby bei den beiden in der Wohnung ist, ja. Bei Mike und bei Sully, und dann Mike sprüht sich erstmal das Spray auf sein eins fette Auge und rollt dann in diesen Papierkorb. Achso, und das Buch. Die ganzen Bücher fallen mir in die Fresse. Das fand ich so geil, muss ich laut lachen und bin aufgestanden. Ich habe spontan Applaus gegeben mal bei South Park, bei dem Film. Da war ich auch im Kino. Es war eine super Vorstellung, geile Stimmung. Bei der Szene, als Bill Gates sein neues Betriebssystem vorstellt, dann wird er von dem General einfach abgeknallt, weil es nicht funktioniert. Da hat der ganze Saal gejohlt und da bin ich auch aufgesprungen und habe applaudiert. Aber egal. Zurück zum Thema. Ja genau, das wollte ich sagen. Also ist natürlich schön, dass er vorkommt, kommt auch cool rüber, hat eine sehr geile Szene. Ich sag nur Stichwort hier Haut abreißen und so. Großartiges Zeug, ja. Schon sehr geil. Aber macht eigentlich so im Kontext der Story ehrlich gesagt nur bedingt Sinn. Ja, also war, glaube ich, eher ein Zugeständnis an die Fans als wirklich genau. sinnvoll. Wenn du hast schon sehr die Fanboy-Art gemerkt, wie Christoph Gans an den Film rangegangen ist. Wenn du wirklich ein super Hardcore Silent Hill Fan gewesen bist, dann das ist das, was mir später dann bei Homecoming auch aufgefallen ist, der ähnlich wie der Film aufgebaut war mit unendlich Zitaten aus den alten Spielen, die einfach innerhalb des Kontexts keinen Sinn gemacht haben. Ein Pyramid Head hat eine ganz spezielle Bedeutung für Teil 2 und den dort in einem anderen Kontext dann zu sehen, der das dort stimmt. dann funktioniert innerhalb des Films. Wenn ich nur den Film kennen würde, würde es mir auch nicht auffallen, aber es hat mich doch ein kleines bisschen dann... Es macht ihn so, ein wenig beliebig. Ne? Genau. Ne? Und das ist so der erste richtige Schritt gewesen, ihn zum Maskottchen zu machen. Ich meine, der ist später... Maskotto, der Schreckliche. Der ist später, glaube ich, als Kartfigur aufgetaucht bei Game Boy Kart Racing Spielen von Konami teilweise. Ja, war der nicht auch bei International Track and Field oder so sowas. Von Konami, so ein Sportspielchen? Ja, ne? Da ist er auch. Also ist Figur. Total strange. Ein bisschen verheizt. Ja. Total strange Zeug. Aber innerhalb des Films, ich fand den damals im Kino sehr gut. Ja. Ne? Ich fand den jetzt nicht super duper Hooper klasse, wie er meiner Meinung nach hätte sein sollen. Super duper Hooper klasse? Super duper Hooper. Nein, ich hatte ein bisschen meine Pferdchen drauf gesetzt, dass quasi Silent Hill der Film dann sein wird, wo die Leute mal sagen können, hey, Videogame als Film muss nicht immer wirklich Schmonzes sein, der darüber kommt. Und leider war so, wenn man sich hier die Kritikergeschichten oder sowas im Nachhinein da angeguckt hat und die Reviews oder sowas so eher gemixt, das Ergebnis. Manche fanden es toll, manche die Stimmung, wie sie rübergepackt wurde. Also auch der konnte nicht Kritiker überzeugen. Leider. Restlos, aber schon deutliche Qualitätssteigerung. Deutliche Steigerung auf jeden Fall. Zu den unsäglichen Resident Evil Filmen, Den ersten finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Die erste Szene ist cool, wo das Virus da ausbricht und so hier von wegen Köpfen im Fahrstuhl. Das ist alles sehr cool. Der erste trifft den Ton. Wenn ich schon Michelle Rodriguez da sehe. Mit ihrer Bulldoggenfresse. Hast du ein Problem? Aber egal. Zu Recht bei Lost abgeknallt. Wollte ich mir das nicht noch... Egal. Könnten wir auch nochmal ein Special drüber machen, über Kampflesben, ey. Kommt die rein und die Vasquez aus Alien 2. Ja, die übrigens danach die Mutter gespielt hat bei Terminator 2. Stimmt, genau. Ja, zum Beispiel. Und Ralphie geht's gut, Schatz. Jeanette Goldstein. Ja. Haben wir das auch nochmal? Aber auf jeden Fall, der Film hat einigermaßen gutes Geld eingespielt. Ein zweiter Film ist geplant. Ja. Ich hoffe und bete darauf, dass die Silent Hill 2 Story mal dann vernünftig verfilmt wird dieses Mal. Das wäre sehr geil. Es wäre schon, weil das ist ein Ding, unabhängig davon, ob man jetzt Videogame-Fan oder sonst was ist. Viele Leute vergleichen natürlich gern, ich habe dieses Spiel gespielt, die Story ist mindestens genauso gut wie in einem Buch und so weiter und so fort. Das ist natürlich viel Gerede, was daherkommt. Aber das ist eine Geschichte, die es wert ist, auch von Leuten, die nichts mit Videogames am Hut haben, ne, und vielleicht über Filme dort rangezogen werden, eine Story, die es wert ist, erzählt zu werden und einem größeren Publikum beigebracht zu werden. Und das würde mich freuen, wenn der zweite Teil, wenn der mal kommen würde. Da renne ich dann auch wieder ins Kino und kampiere davor. Ich scheiß Fanboy. Das war wir. Okay, jetzt bevor wir zum nächsten Teil kommen, hören wir noch Musik aus Silent Hill Origins. Das ist das Titelstück ORT. Does the darkness know your name? Does So, das war ORT aus dem Silent Hill Origins Soundtrack. Silent Hill Origins, das nächste Spiel, rausgekommen für die PSP im November 2007 und dann nochmal für die PS2 aufgelegt im Mai 2008, war der Punkt, an dem man denkt, oh, uns fällt nichts mehr ein, lass mal ein Prequel machen. Was du ja schon. Das ist auch mal ein Klassiker, ne? Das ist auch ein Klassiker, was du schon so oft in der Serie hast. Wir hatten ja angesprochen, Team Silent quasi mit nach dem vierten Teil auseinandergegangen. Und was passiert ist mit der Serie? Die ist relativ lange Zeit dann geruht. Ja, wo du dachtest, okay, Silent Hill ist mal vorbei. Aber was sich Konami dann gedacht hat, lass uns doch einfach mal, wie wir es jetzt mit vielen Spielen machen, nicht mehr in Japan entwickeln, lass uns die mal rausgeben. Lass mal ein paar Amis da probieren, die machen es vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen schöner und vor allem ein bisschen billiger vielleicht. Amis und halt, ne? Dementsprechend wurde Silent Hill Origins oder wie Silent Hill Zero, wie es in Japan bekannt ist, ausgefarmt an ein US-Team von Climax, hießen die dort. Ausgefarmt? Ausgefarmt. Farmed. Ausgefarmed. Ausgefarmed. You know? Wurde weitergegeben an einen. Wurde weitergegeben an einem US-Team, Climax, und die haben sich gedacht, okay, lass uns mal das Spiel jetzt komplett umgraben. Und welches Spiel war damals aktuell und erfolgreich? Resident Evil 4. Lass uns mal wie Resident Evil 4 das Ding machen. Tja, ob das die beste Wahl war? Ja. Hat schon mal einer von euch damals gesehen, die ersten Videos, die aufgetaucht sind? Die allerersten? Oder die was? Allerersten, die damals aufgetaucht sind. Du hast dort... Boah. Schon lange her, ne? Ja, das ist echt in der Tat lange her. Ich habe so viele Videos gesehen, dass ich gar nicht weiß, ob die ersten da drunter waren. Also das erste, was man damals dort gesehen hat, war auf einmal ein Spiel aus der Third-Person-Rückansicht, wo du mit einem Truckfahrer durch einen Silent Hill gelaufen bist und da kommen auf einmal so Resident Evil-mäßige oder Resident Evil 4-mäßige Monster auf dich zu, die du wegballern musst. Und es wirkte schon sehr strange. Ich habe das Spiel damals sogar gespielt, damals auf der GC 2006, wo ich noch als Zuschauer dort unterwegs war und dort ausprobieren konnte an der PSP. Zeiten sind ja nun vorbei. Die Zeiten sind ja nun vorbei, zum Glück, weil das Spiel war damals auch nicht wirklich gut. Das haben die Leute bei Konami dann auch gemerkt, dass es nicht wirklich was taugt, und haben es dann den Leuten von Climax USA weggenommen und an die Kollegen nach England verfrachtet, auch Climax, aber die englische Abteilung, die ein bisschen, glaube ich, besseren Ansatz hatte und quasi das Spiel von vorne wieder angefangen hat und daraus ein klassisches Prequel gemacht hat nach klassischem Gameplay. No? Also irgendeiner von euch überhaupt mal gespielt an das fertige Spiel? Wahrscheinlich. Ja, ich hab's mal angefangen. Also ich muss sagen, so nach Teil 4, das hat mir irgendwie Silent-Hill-mäßig so einen leichten Dämpfer verpasst. Und als dann Origins angekündigt wurde und rauskam, war ich nicht so Feuer und Flamme wie davor. Und was auch noch dazu kommt, ist ja für die PSP erschienen. Und da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen irgendwie, ich habe da so eine innere Abneigung dagegen, ein cooles Horrorspiel auf so einem Winz-Display zu spielen. Also alle PSP-Fans, jetzt Entschuldigung, ich weiß, Technik, alles super, sieht geil aus, aber verdammt nochmal, ist ein Horrorspiel und ich will das auf einem großen Monitor spielen, mit einem dicken Boxensystem im Dunkeln, am besten Kopfhörer drauf und nicht irgendwie, weiß ich nicht, während der Busfahrt auf so einem kleinen Display. Also irgendwie, das widerspricht zu meinem Verständnis davon, wie man Horrorspiele spielen sollte. Deswegen habe ich es mal kurz natürlich angezockt, wollt ihr wissen, wovon ich hier rede. Aber eben, weil es eben auch auf der PSP halt war, hat mich das jetzt nicht so gepackt. Ich glaube, das ging vielen Leuten so auf der PSP. Dementsprechend habe ich mich persönlich auch drüber gefreut, weil ich auf der PSP einfach nicht richtig reinkommen konnte, dass dann nochmal eine PS2-Version gekommen ist. Das fand ich auch wieder sehr schön, ja. Und die gegenüber natürlich, da die PSP-Version an sich technisch schon ziemlich gut war, auf der PS2 nochmal mit besseren Charaktermodellen ausgestattet wurde, eine besseren Kamerasteuerung vor allem, weil auf der PSP hast du keinen Kamerastick. Und ja, das, da geht's nämlich schon mal los. Es wirkt sich ein bisschen negativ aus, aber auf der PS2 ist es eindeutig das bessere Spiel. Es macht auch mehr Spaß. Inhaltlich war es eben, wie gesagt, ein Prequel, das quasi auf die Ereignisse von Teil 1 dann hingearbeitet hat. Du hast jetzt du hast einen neuen Spielcharakter gespielt, das ist der Travis Grady, ist ein Truckfahrer, der nach Silent Hill kommt, und das Spiel fängt damit an, er steht auf einmal vor einem brennenden Haus, geht rein und findet da dort ein halb verkuckeltes Mädchen, so ein kleines Mädchen, das er dann rettet. Und Fans der Serie kombinieren schon mal messerscharf? Wer das wohl sein könnte. Wer das wohl sein könnte und was so die Folgen sind, die daraus kommen. Das war leider eine Sache, die mir dann negativ innerhalb des Spiels dann aufgefallen ist, dass es eigentlich alles, was du dort machst, relativ inkonsequent ist, weil wenn du das als Prequel, als Fan dann spielst, du weißt ja, wo es drauf hinbiegen sollte. Ne? Also im Endeffekt wird es dann so sein, dass Travis, da du den vorher eh nie gesehen hast, also nie wieder auftaucht in der Serie. Also muss er, die Sachen, die er dort macht, dürfen nicht so viel eine Konsequenz haben, dass sie sich irgendwo später mit reinträgt. Das stimmt, ja. Ihr sprecht in Rätseln. Ja, aber im Endeffekt war es eben relativ, also die Story war okay, aber ich meine, ich habe nichts verpasst, wenn ich sie nicht erlebt hätte. Ne? Also ich werde es auch nochmal irgendwann nachholen, ich einfach um mal jedes Spiel der Serie mal gespielt zu haben und durchgezockt zu haben, aber ich muss auch sagen, so bis jetzt hatte ich nicht so den ganz großen Drive, mich da unbedingt hinterzuklemmen. Das kommt vielleicht noch, aber... Also es ist ein ganz nettes Spiel, extrem nach Schema F. Ja, allein das schon. Das finde ich schon irgendwie, das ist nicht sexy. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Auch teilweise Sachen eben dort zitiert. Ich meine, Climax UK haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht, spielerisch, inhaltlich und so weiter und so fort. Du hattest eben auch wieder recht viele Zitate, so eine Art, du findest dort so eine Art Proto-Pyramid Head, kann man fast schon sagen, da es ein Prequel ist. Der heißt natürlich nicht Pyramid Head und sieht ein bisschen anders aus. Heißt, glaube ich, The Butcher dort, aber verhält sich ähnlich, und ob es dann inhaltlich mit Pyramid Head zusammenhängt und so weiter, will ich jetzt nicht verraten, was da der Zusammenhang ist, aber man konnte es sich ganz gut geben. Ich habe es damals für die Sendung für die PS2 hier getestet. In Folge 63 wird dann hier auch nochmal verlinkt, und hier Trant, du hast mir beim Dreh sehr gut zur Seite gestanden, habe ich dann gemerkt, als ich es nochmal gesehen habe. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben quasi für den Dreh, da es der erste Silent Hill Teil ist, der chronologisch gespielt hat, wollte ich für die Leute ein Silent Hill Survival Guide machen, ein Überlebenshandbuch für Silent Hill, in dem wir Tipps geben, wie du dich in Silent Hill verhalten sollst, ohne dass du dann von den Monstern angegriffen wirst. Meinst keiner seltsamen, mysteriösen Figur in den Nebel folgen? Oh, das schau ich mir doch mal zum an. Beispiel. Oder Geschichten, dass du dein Radio einsetzen sollst, und was auch ein Effekt ist, glaube ich, den wir nicht direkt angesprochen haben, aber eine Sache, die dazugehört, sobald das Radio als Warnsystem für Monster, ne, wenn es anfängt zu rauschen, was dir gleich, du siehst es noch nicht, aber du weißt, da ist was, ne? Ist auch nochmal ein guter Effekt. Stimmt, das gab es auch schon im ersten, ne? Das gab es auch schon im ersten. Und das war schon scary as hell, wenn auf einmal das scheiß Radio anfängt zu rauschen und du warst irgendwo im dunklen Gang und du wusstest, ey, irgendwas kommt da. Das habt ihr einfach unterschlagen, diese wichtige Info. Unglaublich. Ja, weil wir hier mit halsbrecherischem Tempo durchhetzen. Genau, so sieht das aus. Und Trans hat mir quasi ausgeholfen. Eine neue Sache, die dort drin war, war, dass du dir jetzt Energy Drinks reinpfeifen jetzt kannst. Jetzt mach's doch mal kurz, ich war das scheiß Monster. Du warst doch scheiß Spiel. Du warst das Sackmonster. Du warst aber auch das beste Sackmonster, was es gegeben hat. So. Ja? Wer sich so den Ball, Trant zuckt, wie blöde durch den Dachboden von Simon und Budi. Der wird ja gern genommen für Silent Hill Dreh. Ja. Ja, und hat auch vor allem richtig diese Zuckbewegung drauf gehabt, und als Budi ihm entwischt ist, nachdem Budi den Energy Drink getrunken hat, dann kam ein typisch strandiges So. Ja, mit dazu, aber da, man sieht, der Trant sehr verbunden im Ganzen jetzt hier. Bitte. Ich glaube, er ist noch ziemlich stolz. Also Origins bitte irgendwie gerne. Schon nettes Spielchen. Nettes Spielchen, aber allerspätestens da hast du dir wieder gedacht, so jetzt reicht's, aber jetzt habt ihr es aus eurem System draußen, jetzt ist klassisches Silent Hill durch, ne? Ja. Einmal kann man sich es noch geben, wenn man es unbedingt braucht, aber. Also langsam musste mal was Neues her. Jetzt ist es vorbei. Soundtrack wieder von Yamaoka und wieder im gewohnten Stil, aber wieder klasse. Also toll, ihr habt ORT gerade am Anfang gehört. Es gibt mehrere gesungene Sounds, gesungene Tracks wie Blowback, Shutdown in Flames, Hole in the Sky, großartiges Zeug. Natürlich Yamaoka auch wieder produziert, aber die UK-Leute haben es gemacht für den nächsten Teil, der danach gekommen ist. Da hat Climax UK das Spiel aus der Hand gegeben und an Amerikaner wieder verfrachtet. Das war Silent Hill Homecoming, von dem ihr jetzt hört, One More Soul to the Call. Weiter geht's. Und jetzt kommen wir zum bislang aktuellsten und letzten Silent Hill. Das war Silent Hill Homecoming, kam im Februar 2009 für Xbox 360, PS3 und PC raus. Und war das lange in Zeit geplante und teilweise auch viel gescholtene Silent Hill 5, in Anführungsstrichen. Mhm. Na, also ich meine, jeder von uns wird sich daran erinnern, wo dann so das, wo Silent Hill endlich mal den Sprung in die HD-Welt machen sollte, weil PS2 schön und nett und so weiter und so fort, aber Silent Hill war ja lange Zeit mal der Grafikpionier und das hattest du eben seit vielen Jahren nicht mehr gehabt, dass es auch eben dementsprechend gut aussieht. Man hat, also ich habe mit Spannung erwartet, wie es denn jetzt auf einer PS3 oder einer Xbox aussehen kann. Und was sagst du? Das war viel gescholten. Also ich kann mich sehr gut dran erinnern, die ersten Trailer und Videos, die gekommen sind, es sieht auf Screenshots insbesondere scheiße aus, immer noch. Gut, Auf Screenshots. Also das Problem bei Silent Hill Homecoming ist, es sieht ganz okay aus, wenn du es auf dem HD-Fernseher zu Hause dir anguckst, und aber auch wirklich nur in HD. Sobald du das irgendwie, sagen wir mal, für die Sendung hier aufnimmst und das in SD umwandeln musst oder das in Screenshots und nicht mehr in Bewegung hast, sieht es auf einmal sehr dumpf und grisselig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja alles kontrastarm und Ascheregen siehst du nicht. Du siehst hier überhaupt nichts mehr eigentlich. Es ist alles sehr, nur grau. Es ist alles sehr kontrastarm. Aber es wird der Grafik nicht so ganz gerecht. Insbesondere später kriegst du echt gute Szenarien, die auch gut ausschauen, vor allem mit den verquerten Silent Hill Leveln, die dann auch schön detailliert endlich mal sein können und so weiter. Die Figuren selber wirken alle ein bisschen strange, hatte ich den Eindruck. Ich meine, Trant, du hast es ja auch gespielt. Ja, es ist das einzige Silent Hill, was ich fast durchgespielt habe. Fast, aber nur. Ja. Na, immerhin. Immerhin. Nee, ich muss zugeben, das habe ich noch gar nicht gespielt, denn als es rauskam, hatte ich irgendwie einfach keine Zeit. Also bei uns allen stapeln sich die Spiele, die wir alle noch spielen müssen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es draußen war, aber hab's bis heute immer noch hinten angeschoben. Und ich werde mir aber demnächst mal eine Version ausleihen von irgendeinem hier oder sie einfach klauen aus dem Archiv, wie es alle tun. Und dann kann ich es auch endlich mal zocken und bin schon sehr gespannt. Mir, also hier von wegen Screenshots, auf den ersten Screenshots, was mir da schon nicht gefallen hat, war irgendwie das Gegnerdesign. Also als die ersten Gegner, ich glaube, diese aufrecht stehenden Typen da mit diesem offenen Brustkorb oder was sie haben, ich weiß nicht, fand ich irgendwie, die sahen so amerikanisch aus. Ja, genau, so amerikanisch und generic, würden die auch nicht sagen, so generic. Irgendwie. Das war so ein typischer Horrorgegner. Das war nicht mehr cool, der wirkte auch nicht innovativ oder, also der sah schon so aus, als müsste man sich nicht groß Gedanken machen, warum der eigentlich so aussieht, was ja vorher immer anders war. Das stimmt, das hatte schon ein bisschen was generic-mäßiges dort, was du dem Spiel auch sehr stark angemerkt hast, das war auch eine Parallele zum Film, eben ist, dass das ganze komplette Spiel sehr amerikanisiert wurde. Na, du hattest nicht nur das Gegnerdesign, was ein bisschen so Ami-Gruselkabinett-mäßig oder Monster aussah, die teilweise auch schon eigentlich ganz cool waren, aber du hattest auch den Protagonisten zum Beispiel, das ist in dem Spiel Alex Shepard, ist ein Ex-Army-Typ, der nach Silent Hill kommt, um seinen verschollenen Bruder Josh zu suchen. Hauptsache Army. Ja, aber da merkst du schon natürlich, dass da irgendwas nicht ganz so richtig stimmen kann, weil vorher waren bei allen Silent Hill-Teilen der Protagonist irgendein Normalo, ein Truckfahrer, ein Fotograf, ein Familienvater und so weiter, ein Schulmädchen, habe ich wieder gesagt. Ja. Wie deine Augen immer leuchten. Aber jetzt hast du auf einmal einen Ex-Army-Typen, der mit zig Waffen umgehen kann, der wo du aus der Ego-Shooter-Perspektive oder Over-Shoulder-Perspektive schießen kannst mit richtig Zielen und so weiter, der ausweichen kann, Kicks machen kann und so weiter und so fort. Und es hat eine gewisse Action-Komponente reingebracht, die vielleicht nicht ganz so passend war für einen Silent Hill. America, fuck yeah. Yeah. Schau dir den Beitrag an, da ist es so drin. Aber ich fand den jetzt nicht übermächtig. Also ich fand ja, vor, also im Vergleich. Ich weiß, im was Vergleich. Du meinst, aber ich finde den jetzt trotzdem... Och, ich find's eh so mühselig, darüber zu diskutieren, ob das jetzt auf das Silent Hill-Universum anzuwenden ist oder nicht, kann ich eh nicht beurteilen. Ich fand's nach wie vor, es war ein gruseliges Spiel, es hat eine tolle Atmosphäre gehabt. Ich fand ein paar Gegner auch ziemlich geil. Also... Es ja gut, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich fand es nicht schlecht. Also es war für das, was es sein will, es war ein bisschen anders als das übliche Silent Hill, wie du es kennst. Es war vielleicht ein bisschen zu wenig, na, das kommt wieder das die Redakteursprache dann oder aus, ein bisschen zu wenig Innovation, wo wir dann natürlich immer im Speziellen dort drauf verlangen. Aber wir kennen, oder ich als Silent Hill-Fan kenne das eben, wie die Serie funktionieren soll. Und da hätte ich mir vielleicht nochmal ein paar kleine Twists hier oder da im Gameplay oder in der Story nochmal gewünscht. Ja, ich glaube auch so langsam scheint mir die Serie an einem Punkt zu sein, an dem quasi sie einfach neu erfunden werden muss. So ähnlich wie bei Resident Evil 4. Also bis zum vierten Teil, also irgendwann ist halt einfach gut. Das funktioniert alles nicht mehr, es hängt irgendwie einen zum Hals raus und man ist genervt, dass sie immer auf Nummer sicher gehen und immer wieder dieselbe Soße auftischen. Und die müssten einfach mal länger Pause machen, das finde ich. Also es gab doch irgendwann mal diese komische News, irgendwie Resident Evil könnte in 4 oder auch in 8 Jahren erscheinen. Wir erinnern uns an den tollen Gamefronts-Schreibstil. Also ist ja echt eine scheiß News, aber auf der anderen Seite heißt es nichts anderes wie Resident Evil 6 dauert erstmal. Und das finde ich auch gar nicht verkehrt. Ich brauche jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren neues Resident Evil, weil, nee, brauche ich nicht. Das soll einfach mal ruhen lassen, da sollen sie sich einen Kopf drum machen, wie es aussehen könnte und dann, wenn es wieder kommt, dann schlägt es einem wieder Bombe und da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. Und so können sie es von mir aus auch mit Silent Hill machen. Soll einfach mal 3-4 Jahre nichts kommen. Ja, hätte ich auch überhaupt nichts gegen. Es war der gleiche Effekt, den du hattest beim Release von Resident Evil 5, der natürlich, wo das Spiel natürlich ganz gut angekommen ist, aber ich höre heute noch immer noch quasi eben dran, ja, Resident Evil 4 fand ich super geil. Resident Evil 5 ist ja quasi Resident Evil 4,5 vom Spielprinzip her, nur mit aktueller Grafik und so weiter und so fort. Aber immerhin, das hat mir auch gar nicht gefallen. Ja, ich fand's ganz cool. Aber dadurch, dass es so lange gebraucht hat, bist du einfach total heiß drauf geworden und dann... Ja, ganz auf jeden Fall. Deshalb meinte ich ja, das ist das letzte Resident Evil, was wieder in dem Stil sein wird, weil das hat sich auch wirklich langsam ausgespielt, der Resident Evil 4 Look mittlerweile. Der ja von hunderten anderen Spielen kopiert wurde, was das Gameplay angeht. Und da ist es nichts mehr Tolles, was du mit Resident Evil 5 dann dir jetzt hier ins Haus holst, außer die etablierte Marke. Und das ist ein Ding, was bei Silent Hill nach dem Homecoming jetzt auch nochmal nötig wäre. Ist ein nettes Spiel, kann man sich gerne mal gehen. Ich habe am Wochenende echt Spaß damit gehabt, als ich es damals durchgespielt habe für den Test. Ein paar Kleinigkeiten, die mir persönlich aufgefallen sind, da will ich auch nicht zu sehr ins Spoiler-Territorium reingehen. Story war ganz cool, also mir gefielen die Twists, die dort eingebaut, coole Charaktere, gefielen mir auch sehr gut eigentlich. Das Ende soll ja voll hart gewesen sein. Das Ende, ja, das wäre eine andere Sache, die ich nochmal ansprechen will. Du hast gesehen, eben die Entwickler, die das Spiel gemacht haben, waren quasi, ich weiß nicht, ob Silent Hill Unkundige oder Silent Hill Fanboys waren, weil sie haben sich einfach so Bildsprache und Elemente aus allen Teilen zusammengeplaubt und dort verteilt. Wir brauchen Pyramid Head, lass ihn da doch mal kurz an der Stelle auftauchen. Wir brauchen Krankenschwestern, lass doch mal die Krankenschwestern da rausnehmen. Ja, sowas muss man schon können. Also wenn man so mit Also die haben sich quasi, wie Außenstehende, die sich den Film speziell und die Spiele angekommen, weil das Spiel oder Homecoming hat jetzt ziemlich gut die Bildsprache des Films eingefangen. Dieser ganze Transporteffekt in die Silent Hill Welt rein, wo dann alles die ganzen Wände abplatzen und auf einmal der Rost rauskommt und so weiter, der ist fast 1:1 wie im Film gemacht. Und da merkt man eben, dass sich die Leute den Film wahrscheinlich ganz genau angucken. Es fehlt so das Quäntchen an Seele oder sowas, was da nochmal mit reingehört, um es nochmal speziell zu machen. Und gegen Ende hin, du hast auch gemerkt, die mögen anscheinend auch die aktuell recht beliebten Splatter-Horrorfilme aus Film, Funk und Fernsehen. Ach die. Also da sind ein paar Szenen, die haben direkte Zitate aus dem Film, wie Hostel beispielsweise. Juhu! Da muss ich es ja unbedingt spielen. Ich fand die Szene sehr gut, ehrlich gesagt, aber da warst du wahrscheinlich noch nicht. Nee. Hat auch gut gepasst im Kontext dort. Okay. Was ich nicht so doll fand, das erste Mal jetzt bei einem Silent Hill, du hast richtig menschliche Gegner da teilweise. Also Menschen, die herumlaufen, die... Also als normale Gegner oder normale als Gegner, ja, als normale Gegner. Och nö, was ist das denn? Also es ist zwar nur nicht allzu lang von der Zeit her, aber... du merkst schon, wenn du dann die ganze Zeit gegen irgendwelche verquerten Monster mit schiefen Bewegungen gekämpft hast. Ach, stimmt. Jetzt fällt's mir wieder ein, aber das finde ich nicht gut. Das fand ich echt scheiße, nee, als die dann auf einmal auf den Plan getreten sind. Also ich finde es ja bei Horrorspielen immer geil, je weniger Menschen, die ja, irgendwie genau. als Freund fungieren könnten, ja. oder desto besser. Also ich will am liebsten alleine sein und das soll kein anderer Mensch sein. Und wenn du jemanden triffst, ist es geil, wenn du noch nicht mal weißt, ob das jetzt ein Freund ist oder nicht. Genau. Wie bei Silent Hill 2, da trifft man ja auch viele Menschen, aber die sind nicht unbedingt auf deiner Seite. Sollen dann bitteschön feindlich sein. Man kann sich das Spiel auf jeden Fall mal geben. Ich fand es eben echt nett von der Story, wie sie... Gibt ihr das? Von der Story, wie sie dort erzählt wurde, der Beitrag ist in Folge 94, ist hier nochmal verlinkt, innerhalb des Textes. Der wievielte Link ist das jetzt? 6, 7? Ja, ich bin eben gründlich und reinlich bei sowas. Und bei der Körperpflege. Da bist du gründlich und reinig. Bei anderen, ja. Da muss man einen Spachtel holen. So. Gut. Ich würde sagen, wir können auch jetzt mal eigentlich fast schon zum Ende kommen. Was? Schon zum Ende kommen? Ich gucke auf die Zeitanzeige und sehe eine extrem hohe Zahl. Nee, ich schneide einfach den Silent Hill 2 Teil raus und dann ist das hier 25 Minuten lang. Dann, Können wir auch machen, aber... in der Form, wir haben uns ja gerade nochmal darüber unterhalten, wie es Silent Hill, wie wir das in Zukunft gerne vielleicht mal sehen würden. Ich meine, da sind wir ja alle gleich der Meinung, dass es einfach mal vielleicht wieder Zeit für eine kleine Pause wäre. Also kleine, gleich 4-5 Jahre vielleicht, ein bisschen länger, wer weiß. Ja, also es wäre wirklich um die ganze Serie schade, wenn gerade Silent Hill irgendwie zu so einer beliebigen Horrorserie verkommt, weil die ja, haben wir auch am Anfang gesagt, gerade mit Teil 1 und 2 wirklich versucht haben, mal was anderes zu machen und so ein Gegengewicht zu Resident Evil und diesen ganzen Action-Horror-Spielen zu schaffen. Und wenn sich die Serie aber jetzt genau in die Richtung bewegt, wäre das extrem, extrem schade, weil die einfach eine Menge Potenzial hat. Und ich denke, da kann man auch noch viele coole Geschichten erzählen. Aber dazu muss man eben auch irgendwie die Eier haben und echt mal was anderes machen als alle anderen. Das auf jeden Fall, ne? Und ich meine, Trans hast du... Verdammt nochmal! Hast du ein bisschen Bock bekommen, überhaupt mal die alten Teile jetzt so hier und da mal auszuprobieren? Bock? Ne? Bock? Oh, ja, nicht über alle. Nicht also, über alle. Ich glaube, den vierten kann ich mir wohl sparen. Den vierten kannst Origins du sparen. Muss ich mir auch nicht angucken. Den dritten kann ich nicht spielen wegen der Kamera. Geht nicht. Aber den zweiten gucke ich mir vielleicht mal an, wenn der so super und spiel, ist. Und spiel Homecoming mal durch, jetzt du bist ja kurz vorm Ende. Nee. Ach, da komme ich nicht mehr rein. Ich werde es demnächst, Gregor, leih mir doch mal bitte Silent Hill Homecoming aus und dann spiele ich es mal. Nee, spiel erst mal Dead Space durch, das ist nämlich so. Ja, oh, Dead Space, peinlich, oh, so toll. Ja. Schon 5 Jahre alt, das Spiel. Willkommen im Dead Space Podcast. Gut, wir werden nochmal eine Möglichkeit haben, Ende des Jahres ein Silent Hill auszuprobieren. Mal sehen, wie es wird. Silent Hill Shattered Memories für die Wii, PS2 und PSP. Großartiges. Super. Also, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir hatten ausführlich schon beim E3-Podcast drüber geredet, da könnt ihr euch das in Ruhe nochmal anhören. Remake von Teil 1 mit speziellen Wii-Features, das sich ganz interessant angehört hat. Ich denke mal, bis es soweit ist, werden wir es wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Art hier bei Game One in Ruhe bearbeiten. Bis es soweit ist, würde ich erstmal allen danken, die 25 Stunden bis hierhin durchgehalten haben. Also ich selbst bin teilweise ausgestiegen mental. Aber ey, cool, wenn ihr dran geblieben seid. Ich bin körperlich auch gar nicht da. Das ist eine Bandaufnahme, die gerade läuft. Ne? Ich hoffe mal, das hält noch. Kritiken zur Länge werden wahrscheinlich auch ignoriert beim nächsten Mal. Ja, natürlich. Also wir machen einfach irgendwelche Markierungen bei der 8-Stunden-Marke rein, damit die Leute wissen, wann sie wieder aufwachen können. Aber ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin dran geblieben sind, dass ihr uns bei unserem Silent Hill Fanboy-Gelaber, sagen wir mal, zugehört habt, plus Trant. Ja. Der sich hier als unbeteiligter Pac-Man Geisterverschmäher hier dazugesetzt hat. Ich musste. Und ich musste. Keiner zwingt dich zu irgendwas dran. Und natürlich beim lieben Wolf, dem ich heute von der Arbeit abgehalten habe. Great ja, Success. In der Tat. Ich hätte ja eigentlich was zu tun, aber hier war ja auch schön. Hier war ja auch schön. Und es gab lecker Eis. Ja, und wir können es vor allem jetzt wieder auch gleich alle anziehen. Ja, es riecht auch schon ein bisschen streng. Also wie gehabt, Feedback und so weiter mehr in die Kommentare rein. Müssen erst mal gucken, wie es mit weiteren Specials oder Podcast-Specials, das sind ja natürlich immer noch Specials, dann aussehen wird. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Ich bin Hans-Hermann Gockel und gehe jetzt ein paar Hühner nageln. Gut, und ihr hört jetzt L-Theme aus dem Silent Hill Film Soundtrack und ciao, ciao. Noch ein Lied. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Thank you.